Die wird aufgezeichnet. Was danach genau passiert, damit wird sich noch zeigen. Es gibt hier... Na, wir müssen ja gucken, wie das wird. Es gibt noch ein paar grundsätzliche Regeln. Während der Veranstaltung sind Videomitschnitte und Fotografieren nicht erwünscht. Handys, wer sie noch anhat, bitte ausschalten. Ja, dieser Raum ist bitte ein Nichtraucherraum. So, das war es soweit von mir. Noch zwei, drei kleine Sachen. Diese Veranstaltung findet mit Unterstützung der Rosa-Luxemburg-Stiftung statt. Außerdem möchten wir uns bedanken beim Lumière und Teekeller für die Räumlichkeiten und beim Roten Buchladen für den Vorverkauf. Bevor es jetzt gleich losgeht, möchte uns noch jemand von der Rosa-Luxemburg-Stiftung kurz etwas erzählen. Dann uns viel Spaß. Ja, ich bin Sprecher der des Rosa-Luxemburg-Clubs hier in Göttingen. Wir sind Teil der Rosa-Luxemburg-Stiftung auf der unteren Ebene, unterstützen diese Veranstaltung und setzen uns ansonsten ein für emanzipatorische Politik auf allen Ebenen. Wer bei uns mitmachen möchte, das nächste Treffen findet statt am 19. Januar um 18 Uhr. Wer da mitmachen möchte, kann mich nach der Veranstaltung noch ansprechen. Wir hoffen uns auch eine interessante Lesung jetzt mit Jutta Littfurt und ich weiß gar nicht, ob das so geplant ist, anschließende Diskussion oder Klar, hast du schon mal eine Veranstaltung von mir ohne Diskussion erlebt? Eigentlich nicht. Nee. Vielen Dank. Also einen schönen guten Abend. Ich weiß nicht, ob das Mikro jetzt in der Entfernung ausreicht, sonst bitte ich einfach den für die Technik zuständigen Menschen noch ein bisschen hochzudrehen. Also, denen, die an der Tür stehen, empfehle ich dringend, sich zu setzen, weil das haltet ihr nicht aus im Stehen. Ich hab einiges vor. Okay, alles klar. Was an so einem Abend, und das will ich will gleich zwei Sachen vorher nochmal klären zu den gemeinsamen Arbeits- und Diskussionsbedingungen hier für Sie und für mich. Vorhin, als ich hier war, war schon ein Mensch ganz früh da und fragte so in den Raum hinein, ob ich denn noch bei den Grünen sei. Um das Thema gleich auszuschließen, nein, da bin ich 1991 ausgetreten mit sehr guten Gründen. Punkt. Und immer wenn Leute noch glauben, ich sei bei den Grünen, dann benehme ich mich extra schlecht, damit ich dann hinter den schönen Satz höre, also wenn die so sind, kann man die ja nicht wählen. Und dann freue ich mich immer. Also ich hoffe, dass wir aber auf dem Niveau gar nicht einsteigen müssen. Und die zweite Klärung wäre, ich sage gleich vorweg, das, was ich vortrage, ist unvollständig, weil so viel wie zu diesem Thema gehört, kann man in einer so relativ kurzen Zeit überhaupt nicht zusammenpacken oder wie so schön heißt, differenziert darstellen. Deswegen bin ich relativ zügig, relativ polemisch, aber ich freue mich immer, wenn mir eventuelle Gegner, von denen sicher niemand im Raum ist, insofern in die Falle gehen, als dass sie auf flapsige, freche Bemerkungen von mir reinfallen, denken, da hat sie das Maul zu weit aufgerissen, da kann ich sie kriegen. Ich kann nur warnen, je polemischer ich bin, desto besser empirisch begründet ist meine Position. Wer darauf reinfällt, hat hinterher meistens das Nachsehen. So, das zu den Arbeitsbedingungen. Jetzt will ich mit dem Thema anfangen und nur kurz sozusagen zur aktuellen Anknüpfung. Ich staune ja selbst immer noch, dass man manchmal etwas versucht aus gegenwärtigen Analysen zu entwickeln und dann in Anführungszeichen vorhersagt und dann treffen die Sachen so ein oder noch schlimmer. Das kann ich mit diesem Buch jetzt irgendwie fast täglich erleben. Gegenwärtig erleben wir ja, dass die Konzerne, die bisherige Phase, vorbei ist sie nicht, der Weltwirtschaftskrise überlebt haben, dass diese Konzerne größer geworden sind, noch zentralisierter Konkurrenten gefressen haben, Markt von Marktbereinigungen profitiert und jetzt dabei sind, die nächsten Finanzkrisen aufzublasen, natürlich verbunden mit den üblichen Überproduktionen. Der Staat, der ja im Wesentlichen der Staat des Kapitals ist, hat nicht, um das nebenbei auch zu sagen, als eine Grundlage meines Denkens, dieser Staat, an den sich viele so bettelnd wenden, hat dummerweise nicht die Macht, das zu regulieren. Aber dazu nochmal später. Erinnert euch mal daran, ich neige zum gnadenlosen Duzen. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Und wenn, wäre es jetzt auch mal egal, weil ich mache es jetzt einfach mal. 20 Jahre zurück war nicht nur diese viel beschwülstete sogenannte Wiedervereinigung, sondern auch Sprüche weltweit zu hören von Analytikern, Politikwissenschaftlern, Ökonomen, die gesagt haben, das sei jetzt das Ende der Geschichte, der Kapitalismus habe endgültig gesiegt. Es sei sogar, sagte einer, der Endpunkt der ideologischen Evolution der Menschheit. Jetzt, Grunde knappe 20 Jahre später hören wir von so unterschiedlichen Koryphäen wie dem iranischen Präsident Ahmadinejad, dass der Kapitalismus unmittelbar, dessen Zusammenbruch unmittelbar bevorstünde. Und der Soziologe Immanuel Wallerstein hat erklärt, wahrscheinlich nach einem Blick in die Glaskugel, dass es in 30 Jahren definitiv keinen Kapitalismus mehr geben wird. Wow! Dagegen ist doch sozusagen Esoterik nichts. Manche warten schon sehr lange. Ein Zitat, ich weiß nicht, wer es erkennt. Aber seit Anfang des 19. Jahrhunderts hat die große Industrie die Widersprüche in der kapitalistischen Produktionsweise, die in der kapitalistischen Produktionsweise schlummerten, zu so schreienden Gegensätzen entwickelt, dass der herannahende Zusammenbruch dieser Produktionsweise sozusagen mit Händen zu greifen ist. Wer kennt's? Friedrich Engels, 1894 im Antidüring. Aber dass die Gegensätze schreien, auch heute schreien, davon hängt der Zusammenbruch leider nicht ab. Das ist ärgerlich, aber das muss ab und zu auch gesagt werden. Wir erleben in diesen Jahren nicht den Anfang vom Ende des Kapitalismus, wie einige gehofft hatten, das ist ja ein sehr sympathischer Wunsch, sondern wir beobachten, wie der Kapitalismus sich auf Kosten der Ausgebeuteten und Erniedrigten gesund schrumpft und modernisiert und autoritärer und auch militärischer und mörderischer denn je aus der Weltwirtschaftskrise hervorzugehen. Ich werde nur ab und zu was aus dem Buch lesen, weil ich denke, mir lesen könnt ihr alle selbst. Und wenn ich hier vorne säße und immer nur vorlesen würde, das wäre langweilig. Ja, hier vorne sind noch viele Plätze. Ganz dicht. Ich will nur vorneweg sagen, ich kann immer diese Leute nicht besonders gut leiden, ob in politischen oder in wissenschaftlichen, wie im Kino, oder? In politischen oder in wissenschaftlichen Debatten, die behaupten, sie hätten einen objektiven, neutralen, ungemein sachlichen Standpunkt. Die Leute lügen, das kann man immer schon gleich vorher sagen, das ist pure Ideologie. Was sie von sich geben, was man machen muss, ist seine Position, seine gesellschaftliche Position, seine politische Position klar machen und dann sagen, auf welchem Fundament, mit welchen Methoden man arbeitet. Sozusagen klar haben und sich dann um maximale Sachlichkeit, um bestmögliche empirische Belegtheit der eigenen Aussagen zu kümmern. Ich sage deswegen gerne bei solchen Vorträgen oder bei diesen Diskussionen zu dem Thema vorweg, wo ich selbst stehe, ich gehöre zu den undogmatischen Linken, die in den 1970er Jahren, also nach APO und 68, politisiert wurden, gehört zu den Leuten, die gesagt haben, wir sind trotz Kritik an der DDR Linke geworden. Wir haben einerseits den Antikommunismus, die Massenreligion in der Bundesrepublik verachtet und andererseits das autoritäre, undemokratische und antiemanzipatorische in der DDR kritisiert. Aber wir ahnten auch, was es für viele Menschen, die Konzentrationslager und Exil überlebt hatten, bedeutet haben muss, nach der Befreiung vom NS-Faschismus in und mit der DDR ein nicht-kapitalistisches Land aufbauen zu können. Und das Wir, von dem ich vielleicht ab und zu auch im Folgenden reden werde, schließt auch ein, dass wir die bürgerlich-demokratischen Errungenschaften der Französischen Revolution schätzen und auch gegen die heute verteidigen müssen, die eigentlich von ihnen am meisten profitiert haben, also das, was man klassisch Bourgeoisie oder Bürgertum nennt, die aber heute es massenhaft fallen lassen, das, was da mal erreichte demokratische Rechte und Freiheiten waren. Wir rühmten die Pariser Kommune von 1871 und tun es noch, diese erste proletarische Revolution, die man jedenfalls, was den Westen dieses Landes angeht, permanent der Vergessenheit entreißen muss, darauf hingewiesen sei, nächstes Jahr jährt sich der Pariser Kommune, mit der man sich dringend beschäftigen muss, wenn man verstehen will, auch wo wir leben, in Europa, in Deutschland, jährt sich zum 140. Mal. Und Leute wie ich standen auch auf der Seite der russischen Oktoberrevolution von 1917, aber wir geißelten stets den Stalinismus und die zum Beispiel katastrophale Außenpolitik der Sowjetunion. Aber jetzt zu einer ganz durchgehenden Frage durchs Buch, und die sei aber hier an dieser Stelle nur kurz angedeutet. Bei aller Kritik an den Fehlern und an inhumanen Folgen mancher Revolutionen ist doch die Frage, was ihnen vorausging, wogegen sie sich richteten und wie es den Menschen, zum Beispiel im feudalistischen Frankreich oder im zaristischen Russland, Deutschland kann ich hier nicht anführen, weil wir haben nie eine Revolution zustande gebracht, wie es den Menschen ergangen wäre, hätte es keine notwendigerweise auch gewaltsame Erhebungen gegeben. hat nicht erst ihre ungeheure Gutmütigkeit, wie Marx bemängelte, die Pariser Kommune in ihrem Blut ertränkt? Hätte etwa die Bastille 1789 mit Lichterketten erstürmt werden können? Ist die Oktoberrevolution von 1917 als gewaltfreie Sitzblockade denkbar? Oder gar die Befreiung vom Faschismus durch eine Love Parade? Das heißt, die Frage der Mittel und Methoden, die notwendig sind, die klug sind, die anzuwenden wären, in bestimmten Strategien ist noch längst nicht ausdiskutiert, als auch wenn sie gegenwärtig wieder totgeschlagen werden soll. Und zu den Verhältnissen jetzt gehört auch unbedingt zu verstehen, dass wir in der Bundesrepublik den Sozialstaat, also das, von dessen Reste man und dessen weitergehende Zerstörung man gerade beobachten kann, dass wir diesen Sozialstaat natürlich einer Systemkonkurrenz zu verdanken hatten und dass dieser, die Älteren werden sich daran erinnern, das war damals so eine Wortwahl des Kalten Kriegs, dass dieser kapitalistische Frontstaat, in dem wir leben, permanent noch beweisen musste, dass sein System das sozialere System war. Und dass heute, wo die Herausforderung durch das, was man, ich schreibe es hier in Anführungszeichen, realen Sozialismus nannte, fehlt, abgeräumt wird, was gerade die Arbeit der Bewegung des 19. Jahrhunderts in langen, oftmals blutigen Kämpfen erreicht hat. Und dass wir beobachten können seit Jahren, wie diese sehr beschränkten, sehr begrenzten Kampferfolge mit rasender Geschwindigkeit zunichte gemacht werden. Täglich kann man Nachrichten lesen, die das weitertreiben, etwa sozusagen jetzt die Installierung eines Vertreters der privaten Krankenversicherung für den Zuständigkeitsbereich sozusagen der gesetzlichen Krankenversicherung. Also wir sehen das jeden Tag und es geht mit immer größerem Tempo. Heute leben weltweit mehr als 1 Milliarde Menschen in Slums, etwa so groß war die gesamte Weltbevölkerung, als der junge Friedrich Engels zwischen 1842 und 1844 durch die Armenviertel von Manchester und London, St. Giles ging, um die Lage der arbeitenden Klasse in England zu studieren. 1 Milliarde zu 1 Milliarde Weltbevölkerung. Das heißt, auch aller Fortschrittsglauben sozusagen in Frage gestellt, die Entwicklung ist so, dass es immer mehr Menschen auf dieser Welt elementar dreckig geht, nicht nur dann, wenn Erdbeben sind, wie jetzt in Haiti. Über den, wobei jetzt in der Frage von Haiti natürlich die USA ganz prächtig beweisen können, dass ihr Militär auch zu irgendwelchen nützlichen Dingen brauchbar ist und sie werden jetzt spiegelbildlich sozusagen Afghanistan in positiv darstellen, das sei nur am Rande polemisch angemerkt. Über den Sinn des Lebens und sozusagen, das haue ich immer auch ganz gerne weg vor irgendwelchen Diskussionen, dies ist ein warmes Kino oder dies da oben ist eine Warmlampe. Über den Sinn des Lebens, und das ist das, was ich immer gerne weghaue, sage ich gerne am Anfang. Es gibt auch in linken Kreisen, auch in jungen linken Kreisen immer gern diese verquasten Diskussionen darüber, wo es überhaupt geht. Und ich finde, das ist eigentlich ganz einfach. Es gibt keinen Sinn des Lebens und schon gar keinen, über den höhere Wesen oder Staaten oder Religionen oder sonst wer oder gar das Kapital bestimmen, sondern es gibt Entscheidungen, die Menschen treffen, wie sie leben wollen und welchen Grundwerten sie folgen wollen, was das ist. Und da sage ich ganz klar, meine Grundvorstellung für jeden Humanisten und für jeden Linken ist der Mensch das zentrale Wesen und es gilt, alle gesellschaftlichen Verhältnisse umzustürzen, in denen der Mensch seines Lebens, seiner Entfaltungsmöglichkeiten, seiner Gesundheit und seines Glücks beraubt wird. Und das hat Karl Marx vor mehr als 165 Jahren ausgesprochen schön so formuliert: Die Kritik der Religion endet mit der Lehre, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei, also mit dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Marx sagt an einer anderen Stelle auch, und das ist für eine politische Position für meine ziemlich grundlegend, also für eine und nicht nur die Gruppe, in der ich bin, die ökologische Linke heißt so, sondern ich halte die ökologische Frage für einen, du Armer, für einen elementaren Teil der sozialen Frage und zu den vielen Fragen, die gerade diskutiert werden, ob die Grünen denn irgendwie sich verändert hatten, gehört, man hat früher vor 20, 30 Jahren mal unter Ökologie verstanden, sich um die Arbeitsbedingungen von Menschen zu kümmern. In den Betrieben, wo es die noch gibt, das ist überhaupt gar keine Frage mehr. Heute geht es um den hübschen biologisch angebauten Vor- oder Hintergarten und um getrennte Müllsammlung, aber es geht mit keinem einzigen Wort noch um die Arbeitsbedingungen der Menschen. Aber das ist nicht trennbar. Marx sagt im ersten Band des Kapitals, Die kapitalistische Produktion entwickelt die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen des Reichtums untergräbt, die Erde und den Arbeiter, ich ergänze die Arbeiterin. Das heißt, das Kapital, und das ist jetzt grundlegend für die weiteren Ausführungen, die ich machen möchte, plündert und zerstört durch ihre Nutzung die Erde und den Menschen auf der Jagd nach mehr Profit. Das ist der kapitalistischen Produktion immanent, das heißt, ohne sie gibt es nicht keinen Kapitalismus, das ist das Wesen. Und das sei denen gesagt, bevor ich mir jetzt mal ein Taschentuch hole, wenn ich uns habe, ja. Das sei denen gesagt, und das gehe ich jetzt mal sozusagen in die Gegenwart und auf aktuellere Diskussionen auch innerhalb der Linken. Es nervt nicht nur, sondern es macht auch richtig dumm, wenn man sich auf das ganze Quatsche einlässt, dass alles Schlechte nur an gierigen Bankern oder Managern läge. Gierig sind sie zwar oft auch, ich will überhaupt nicht bestreiten, dass die diversen, meistens Herren, wenigen Damen sozusagen massive Charakterdefizite haben. Darüber lässt sich schön ereifern. Im Spätstadium an der Theke. Es ist aber nicht wichtig, sondern wichtig ist, dass die Struktur der kapitalistischen Produktionsweise diese Figuren zur Jagd zwingt und dass in diese Funktionen in höheren Managements überhaupt keine anderen Typen eine Chance haben auf die sogenannte Karriere, wenn sie nicht diese negativen Eigenschaften, die dann nur auffallen, wenn sie Fehler machen, mitbringen. Die kommen da anders gar nicht hin. Parallelen gibt es zu Parteien, staatsrangigen Parteien, aber darüber rede ich jetzt nicht. Das heißt, in dieser Konkurrenz gewinnen nur die, die Mensch und Natur maximal ausplündern. Wenn sie verlieren, sind sie weg von diesem Job. Also die Strukturen angehen und nicht nur über irgendwelche Charaktereigenschaften von Herrn Ackermann oder sonst was reden. Das ist ehrlich gesagt ziemlich egal. Ich will auch begründen, warum nur Klassenkämpfe und nicht moralische Vorwürfe den Kapitalismus aufhalten. Aber natürlich haben wir das Problem, dass er umso ungehemmter anderswo wütet. Grundsätzlich ist so, Kapitalismus, der hat keine Krise, die stößt ihm nicht zu, sondern er ist die Krise, jedenfalls unter humanistischen Gesichtspunkten, und irgendwo hat er auch immer eine, mal größer, mal kleiner. Ich gehe in dem Buch grundsätzlich davon aus, dass er nicht reformierbar ist, das ist ja aus dem Vorhergesagten, für die, die sozusagen mitgehört haben, auch schon deutlich hervorgegangen, aber er ist ziemlich wandlungsfähig, weltweit, unterschiedlich in verschiedenen Ländern. Das nennt man, wenn dann humane Nützlichkeiten abfallen, nennt man die Fortschritt und dann wird uns gern entgegengehalten, ja, aber die Kindersterblichkeit sei doch heute in Deutschland unendlich viel besser dran, also die Zahlen besser als vor, was weiß ich, 100 Jahren, entzückender Vergleich. Früher war die Kindersterblichkeit größer, früher gab es keine Krankenversicherung, aber der Maßstab muss doch wohl sein, was an Freiheit, Glück, ihr seid aber ganz schön krank hier in Göttingen. Ich meine gesundheitlich, sonst meinte ich das nicht. Also der Maßstab muss doch sein, was an Freiheit, Glück, Entfaltungsmöglichkeiten, Gesundheit, Selbstbestimmung für den Menschen unter heutigen Verhältnissen, unter dem heutigen Stand der Entwicklung der Produktivkräfte möglich wäre. Und wenn man das, diesen Maßstab anlegt, dann sieht das doch alles schon ganz anders aus. Und wir sehen auch immer nach den Kämpfen, in der Vergangenheit und bald auch den der Gegenwart mit einbeziehend, wie viele verlorene Kämpfe es gibt und dass wir oft erleben, dass nach großen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen diese Bestie sich vor uns aufbläst und das Brauchbare, das Verwertbare aus unseren Kämpfen sich einverleibt hat, sprich der Kapitalismus sich modernisiert hat. Ich will nur eine kleine Anekdote erzählen. Ich war mal für diese merkwürdige Partei, die es heute nicht mehr gibt, die es aber in den 80ern gab, für die Grünen, im Frankfurter Römer, 81. Und das war eine Versammlung voll, also es war eine sehr nationalkonservative Atmosphäre, ungeheuer stickig, schwarz angezogen. Und wir wurden angeguckt, man sagte, jetzt müssen wir das Rathaus öfters entlausen. Also es war eine ziemlich miese Verkehrsform. Aber wenn wir die Unabhängigkeit des Parlaments angriffen und sagten, der Konzern XY hat seine Hände in jener Bauplanung, dann wurde die Freiheit des Parlaments ganz heftig verteidigt, also ein bürgerliches Ideal. Als ich dann nochmal reinkam für Ökolinks, antirassistische Wählervereinigung 2001, begegnete ich zum Teil den gleichen Leuten, aber auch neuen. Jetzt musste man aufpassen, nicht geduzt zu werden. Jetzt waren sie alle fast handgreiflich beim Begrüßen, also man musste erstmal Distanz schaffen. Sie waren bunt angezogen, es gab auch ein dolles Duzen. Man war sehr modern in den Verkehrsformen und wenn man jetzt das Parlament der Abhängigkeit bezichtigte, kriegte man zu hören, Ist das nicht klasse, wenn wir so gute Beziehungen zur Deutschen Bank haben? Also man ist jetzt stolz auf die Abhängigkeit. Es ist also nicht besser geworden mit den moderneren und lockeren Verkehrsformen, sondern der Kapitalismus hat sozusagen nur die nächste Kurve erreicht und für die von ihm Ausgebeuteten und von den Fertiggemachten ist die Sache eher noch schlimmer, weil es eben bunter und moderner aussieht, also Illusionen zeugt. In regelmäßigen Wellen lutscht dieser Kapitalismus neue Subkulturen aus, durchfilzt soziale Bewegung nach neuen Ideen, sucht nach neuer Kunst und Musik, Mode, Lebensformen, Erfindungen, alles, was sich zur Ware formen und kommerzialisieren lässt, ist willkommen. Und das, was wir damit meint, eine antihierarchische und subversive Gehalt, bleibt als Abfall zurück. Das heißt, Gegenkultur, Opposition, sogar vermeintliche Subversion kann gebrochen werden und in Innovatorisches für den Kapitalismus umgemünzt, sodass sich die zerstörerische Maschine mit neuem Schwung weiterdreht, sofern, und das ist die gute Nachricht, sofern es keinen organisierten Widerstand gibt. An dieser Stelle sei auf das Wort organisiert sozusagen gewiesen. Das sei unterstrichen in den Worten. Ich erzähle in diesem Buch, wie die Krise begann, wie die Reaktionen waren, wie die Propaganda war, wie die materielle Basis war. Ich erzähle das und begründe, warum der Staat uns vor dem Kapital nicht retten wird. Das hat natürlich damit zu tun, welche Rolle der Staat überhaupt in diesem krisenhaften, sozusagen per Charakter krisenhaften Kapitalismus spielt. Seine Rolle ist es hauptsächlich, um es mal sehr kurz zu sagen, die Interessen der verschiedenen Kapitalfraktionen, die durchaus unversöhnlich sein können, sozusagen miteinander zu vermitteln. Diese Einzelinteressen können nicht rational sein, da einzig Profite zählen. Und es ist im kapitalistischen Gesamtinteresse notwendig, dass dieser Staat, deswegen wird er dann auch in der marxistischen Tradition ideeller Gesamtkapitalist genannt, immer wieder korrigierend eingreifen muss, ohne allerdings die grundlegenden Prinzipien wie Konkurrenz in irgendeiner Frage außer Kraft setzen zu können. Denn genau diese Macht hat der Staat nicht, auch wenn er es dem Wählerpotenzial, jedenfalls dem dümmeren Teil davon, gern immer wieder vortäuscht. Es gibt ein schönes altes Zitat, das sei euch nicht vorenthalten, aus dem Kommunistischen Manifest. Die moderne Staatsgewalt ist nur ein Ausschuss, der die gemeinschaftlichen Geschäfte der ganzen Bourgeoisie-Klasse verwaltet. Und das ist einfach richtig. Der Staat muss eine soziale Ordnung herstellen, die das System stabil hält. Er muss zum Beispiel dafür sorgen, dass mögliche Klassenkämpfe der Lohnabhängigen befriedet oder gleich verhindert werden, dass es zu geregelten Formen, also geregelt im Sinn von gedämpften, befriedigten, runtergestellten, weichgespülten Formen des Protestes kommt, in Betrieben oder außerhalb. Und er muss natürlich die Infrastruktur für das Kapital bereitstellen, das heißt auch die Aufgabe, die wir seit den 90ern massiv sehen können, öffentlichen Reichtum zu verscherbeln, zu privatisieren, sodass den Kommunen oder auch dem restlichen Staat wesentliche Sachen inzwischen gar nicht mehr gehören. Das klappt verdammt gut in der Bundesrepublik. Da gibt es über die Jahre immer wieder verschiedene Namen. Mal heißt es Sozialpartnerschaft und mal heißt es Abwrackprämie. Es hat ja auch bestens geklappt. Die gleichen Leute zum Teil, die eigentlich hätten gucken müssen, was mit ihrem Leben eigentlich passiert und vielleicht den Aufstand mal zumindest gedanklich vorbereiten, waren damit beschäftigt zu gucken, welches Auto sie sich neu kaufen. Und das war ja auch der Sinn der ganzen Chose. Damit die sozialen Probleme nicht zum Aufstand führen müssen, werden natürlich, soweit es geht, damit es hier in den Zentren des Kapitalismus, also Deutschland zum Beispiel, aber auch den USA, werden die Folgen der Krise in den Trikont ausgelagert und das wird massiver weiter betrieben. Interessant ist die Rolle, die China dabei spielt, das ist jetzt nicht mein Thema, nur am Rand erwähnt, guckt euch Nachrichten, die das betreffen, immer genau an. Also ausgelagert, dass es möglichst nicht Deutsche trifft. Da das aber nicht ganz gelingt und auch in diesem Land hier die Zahl der inzwischen Zweifelnden, der Ausgeworfenen, der Armgemachten deutlich wächst und der Perspektivlosen vor allem, gibt es ein ganzes Bündel von Instrumenten der Unterdrückung und ich habe in dem Buch mal, das will ich jetzt nur kurz andeuten, eine Hitliste fabriziert, eine Hitliste dieser Unterdrückungsinstrumente. Es sind 5 Gruppen, die erste Gruppe ist also Befriedung, zum Beispiel durch Billigskonsum. Es ist nicht vorstellbar, es soll nicht sein, dass arme Familien in Deutschland ihren Kindern, das ist so ein kritischer Punkt, nichts zu Weihnachten schenken können. Also muss irgendein Dreck aus China unter widerwärtigsten Bedingungen produziert und zum Teil hochgiftig da sein, und auch eine arme Familie muss sich pro Person bei Kick oder bei ähnlichen Einrichtungen von oben bis unten für 9 Euro einkleiden können. Weil wenn das nicht mehr geht, dann gibt es einen Punkt, an dem die Leute vielleicht sozusagen außer sich geraten können. Und das geht nicht. Unberechenbarkeit ist eine große Gefahr. Das zweite Bündel ist sozusagen Propagandainstrumente. Die sind extrem vielfältig. Insgesamt bedeutet das Ablenkung und Täuschung über die realen gesellschaftlichen Verhältnisse. Also Nachrichten der Tagesschau, Esoterik mit allen Spielarten, Religion, Irrationalismus, Horst Köhlers Weihnachtsansprachen, meinetwegen noch irgendwelche anderen Ansprachen, sind ja nur Beispiele. Und dann ganz massiv und in Deutschland bewährt über 2 Weltkriege, Faschismus, millionenfachen Mord hinweg, das Gift der nationalen Identität, das immer ganz besonders dann beschworen wird, wenn es soziale Probleme gibt. Dann soll die Volksgemeinschaft plötzlich drüber hinwegsehen. Drittes Bündel, Überwachung und Bespitzelung, das muss ich jetzt nicht aufzählen, ich hoffe, das habt ihr selber sozusagen bewusst vor Augen. Würde ich aber jetzt, das mache ich vielleicht nochmal in einem anderen Buch, alle antidemokratischen Möglichkeiten und Methoden und Potenziale dieses Staates auf einmal, wenn ich die mal zusammenstellen würde und würden die zu einem größeren Teil zur gleichen Zeit eingesetzt, dann würde wahrscheinlich jedem klar werden, dass wir in einer Diktatur auf Abruf leben würden. Jedenfalls nicht mehr in dem, was der bürgerliche Staat von sich als Rechtsstaat idealisiert. Viertes Bündel, Repression, also das ganze Palette für alle sozialen Milieus, Amtsschikanen, Denunziation bei Ausbildern und Arbeitgebern, Berufsverbote, die laufen ja heute nicht mehr so formgerecht wie früher, sondern unausgesprochen, kann man auch gut in Arbeitslosigkeit verstecken. Prügel, Einkesselung, Freiheitsberaubung bei Demonstrationen, Überwachung, Psychiatrisierung abweichenden Verhaltens, Sicherheitsverwahrung auch von Jugendlichen. Es gibt für fast jedes soziale Milieu die passende Form der Repression. Und das entspricht der Spaltung der sozialen Spaltung in einer entsolidarisierten Gesellschaft. Das allerdings ist anders und das hat der Staat aus, ich nehme mal dieses Wort 68, was eigentlich eine Quatschgeschichte ist, es war 64 bis 68, das, was man außerparlamentarische Opposition nennt. Damals hat ja eine Generation oder auch zwei, wenn man die in 4 Jahresschritten rechnet, also viele junge Leute zwischen 15 und meinetwegen 30, haben die Erfahrung gemacht, dass gewisse Erkenntnisprozesse doch heftig beschleunigt, wenn man Knüppel auf den Kopf kriegt. Und dass, wenn es vielen anderen auch passiert, dass man darüber reden kann und sich ein paar neue Gedanken über die Verhältnisse macht und den Widerstand, der vielleicht notwendig ist. Diese gemeinsame kollektive Erkenntnis und Erfahrung soll aber nicht nochmal passieren. Deswegen gibt es ungeheuer fein filigran entwickelte, subtile Instrumente zur Unterdrückung ganz verschiedener Gruppen, sodass, wenn die Schüler in einem Café in Berlin, weil sie sich auf irgendwas vorbereiten wollen, aber sozusagen redend, von der Polizei überfallen werden, kriegen das andere, die in anderen Verhältnissen, in der gleichen Stadt, im gleichen Stadtteil leben, möglicherweise überhaupt nicht mit. Ich weiß nicht, ob das in Göttingen so viel anders ist. Der fünfte Punkt ist, fünfte Instrumentebündel, ist der ganze Komplex der Militarisierung, also die vom Krieg gegen Jugoslawien mit Hilfe der Grünen 1999, Krieg in Afghanistan 2001, dank Grüne und SPD und Schritt für Schritt der Einsatz der Armee auch im Inland, Beispiel G8-Gipfel von Heiligendamm, Juni 2007, oder auch die Entwicklung, was ich nur, wenn ihr es nachher wissen wollt, ausführe, die verteidigungspolitischen Richtlinien der Bundeswehr von 92 und 2003, die in kurzer Zusammenfassung erstens bedeuten, aus der sogenannten Verteidigungsarmee ist eine aggressive imperialistische Armee geworden, der es per Gesetz, per Richtlinie inzwischen erlaubt ist, die Rohstoffe in anderen Ländern dieser Erde, die ihnen also gar nicht gehören, zu rauben, militärisch durchzusetzen, dass der Zugriff auf die möglich ist, und zweitens inzwischen sehr deutlich erlauben, auch den Einsatz des Militärs im Innern, und die große Gefahr, die beschrieben wird und die Militarisierung rechtfertigen soll, ist ein unglaublich diffus, wabbelig beschriebener Problemkomplex, der beinhaltet das organisierte Verbrechen, die Migration, die Terrorismus wird nicht definiert, was immer das sein soll. Jede Befreiungsbewegung kann plötzlich terroristisch sein. Also alles Prinzip, was den Staat stört, was mit Interessen kollidiert, kann unter diesem Begriff gefasst werden und ist notfalls auch mit militärischen Mitteln bekämpfbar. Es ist erlaubt, dass es nicht immer gemacht wird, dass es oft nicht klug ist, es zu tun, ist eine andere Diskussion, aber es ist rechtlich vorbereitet. Das Ausmaß, in dem diese fünf Instrumente der Unterdrückung ausgeweitet wurden, verrät uns eigentlich schon lange vor der Weltwirtschaftskrise, welche Pläne Staat und Kapital haben, was die gesellschaftliche Entwicklung angeht. Und jetzt nochmal zu der Frage, ob es einen guten und einen bösen Kapitalismus gibt. Ich will mal lästern. Man erkennt bestimmte reformistische Linke, egal ob es Popen sind oder Wissenschaftler oder Lehrer oder Autoren, an bestimmten Worten. Sie wollen immer den Kapitalismus in einen bösen, einen offensichtlich irgendwie guten aufspalten. Und die Kategorien, die sie dafür verwenden, sind Worte wie Casino-Kapitalismus und Turbo-Kapitalismus und wenn das nicht reicht, Turbo-Turbo-Kapitalismus oder Manchester-Räuber-Kapitalismus oder RAF-Gesellschaft, also RAFF. Gern wird der Mythos beschworen, der kontinentaleuropäische Kapitalismus, auch rheinischer Kapitalismus, sei im Prinzip prima und ganz doll sozial, wenn er nicht nur gelegentlich unter diesen schlechten angloamerikanischen Einfluss geriete. Dieser ehemalige Bundesfinanzminister Steinbrück, erinnert ihr euch noch, der hat am Anfang der Weltwirtschaftskrise, als sie aber noch nicht so genannt werden durfte, hat er gesagt, also er hieß dann, erst hieß es irgendwie Immobilienkrise und dann hieß es Finanzkrise und dann irgendwann Weltwirtschaftskrise. Also er sagte, die Ursache der Krise sei eine unverantwortliche Überhöhung des Laissez-faire-Prinzips, also dem von staatlicher Regulierung möglichst vollständig befreiten Spiel der Marktkräfte im angloamerikanischen Finanzsystem. Bah, da haben wir es wieder. Das ist natürlich Unsinn. Und ich habe sehr gelacht, als ich ein Zitat bei Lenin fand, dass Steinbrück abwatscht, das will ich euch nicht vorenthalten, das geht so. Die amerikanischen Sitten, vor denen europäische Professoren und wohlgesinnte Bürger so heuchlerisch die Augen zum Himmel aufschlagen, sind in jeder Epoche des Finanzkapitals buchstäblich zu den Sitten einer jeden Großstadt in jedem beliebigen Land geworden. Und da hat er recht. Also man muss aufpassen, diese Trennung vom bösen Finanzkapitalismus und einem angeblich guten produktiven Kapitalismus ist allerdings ein Bild, was nicht weit entfernt ist von der antisemitisch vergiftenden Aufspaltung in einen raffenden und einen schaffenden Kapitalismus, wobei wir bei bestimmten Debatten der 20er Jahre wären. Wir wissen ja, was das vorbereitet hat. Also es gibt nur einen und dass der weltweit unterschiedlich aussieht, letztes Wort dazu, hat damit zu tun, dass die Staatseingriffe, die Kampferfahrungen, die Klassenkampfbedingungen, die ökonomischen Verhältnisse eben überall unterschiedlich sind. Und das kann zu äußeren Erscheinungen von Gesellschaften führen, die ganz extrem auseinanderfallen. Ob diese Kapitalfraktionen in die Welt dringen und das gegen das Ganze, auch so Begriffungenauigkeiten wie dieses Wort Globalisierung, was ja nichts anderes als das Wort Imperialismus verschleiern soll, Globalisierung gibt es auch schon immer und nicht erst, wie manche behaupten, gern auch bei Attac-Leute behaupten, seit 20 oder 30 Jahren so ein Blödsinn. Das gibt es, seitdem Kapitalismus bestimmte Voraussetzungen mit sich bringt. Es hängt von nichts anderem ab als von überschüssigem Kapital, von Interesse. Gibt es dort in der Ferne einen Absatzmarkt? Früher war die Frage, gibt es da billige Sklaven? Immer ist die Frage, gibt es wertvolle Rohstoffe? Und heute würde man nicht mehr Sklaven aussprechen, auch wenn es oft nichts anderes ist, die Arbeitsbedingungen, unter denen die arbeiten müssen. Aber man würde sagen, billige oder günstige Arbeitskräfte. Und ansonsten wird die Verbreitung des Kapitals bestimmt vom Stand der Waffen und von Fortbewegungs- und Kommunikationstechniken. Ohne Segelschiffe kam schon früher keiner übers Meer. Und ohne sie gab es also keine ursprüngliche Akkumulation, ohne Dampfschifffahrt kein britisches Imperium und ohne Internet nicht die Verhältnisse, die wir heute haben. Und mit diesen Wegen trägt natürlich der Kapitalismus seine Krisen vorzugsweise in den Trikont und versucht sie da, wo Heimatadressen sind, aber dazu später ordentlich zurückzuhalten. Später vielmehr gleich. Ach ja, ich kürze an der Stelle mal ein bisschen und schmeiß was anderes raus. Ich will euch eine Geschichte erzählen. In dem Buch erstmal, was ich jetzt nicht ausführe, reise ich zurück an Orte, an die ich, wo ich als Wissenschaftlerin und als Reporterin für den Stern und für andere Medien war und gucke mir bestimmte Bedingungen in China nochmal an, bestimmte Bedingungen in Kasachstan, heute ein selbstständiger Staat, damals war es noch eine Sowjetrepublik, in den Aralsee und so weiter, das werde ich jetzt nicht erzählen, aber natürlich erzähle ich im Buch, wie die Krise begann und welche Voraussetzungen in den USA herrschten und was da passierte. Ich will aber das jetzt nicht ausholen, ich will euch eine einzige Geschichte erzählen, die relativ viel zeigt, und ich will euch erzählen, wie daraus ein ganz immenser Konflikt wurde. Aber erstmal sozusagen die sachliche Grundlage, die Geschichte. Ich bin zufällig, das passiert allerdings beim Bücherschreiben bei mir eher selten, wenn ich historisch arbeite, ist das Internet ziemlich wenig tauglich, immer noch. Da muss man dann doch in Staub und Archiven graben oder seine Informationen anders beschaffen. Aber zufällig habe ich im Internet einen Satz gefunden von einem amerikanischen Journalisten, der sagte, Cleveland gehört der Deutschen Bank, das wussten wir nicht. Dachte ich, hoppla, das ist ja ein merkwürdiger Satz. Ich sitze an meinem Schreibtisch, gucke auf die beiden Türme der Deutschen Bank. Immer, wenn ich an diesem Schreibtisch sitze, er ist halt am Fenster, und sehe die da vor mir und sehe auch das, was sie in Frankfurt machen und wie sie die Parteien im Sack haben und so weiter. Also ich recherchierte. Was ich dann fand, in Cleveland selber und in Datenbanken von BBC und anderen, aber nicht in deutschen, war folgende Geschichte. 4111 Archwood, Cleveland, Ohio ist die Adresse eines bescheidenen Einfamilienhauses mit zwei Etagen und einem Dachboden auf einem kleinen Grundstück. Vorn hat es eine Veranda, auf der niemand mehr sitzt, denn das Haus ist leer. Seine Fenster sind zugenagelt wie vor einem Hurrikan. Es war eine Art endloser Hurrikan, der 2007 und 2008 über Cleveland hinweg tobte, aber ein menschengemachter. Wie kam es dazu, dass die Deutsche Bank das kleine Haus in Cleveland zwangsräumen konnte, obwohl sie dem Hausbesitzer die Hypothek gar nicht gegeben hatte? Die Deutsche Bank hatte in Cleveland noch nicht mal ein Büro, das nächste lag in New York City. Trotzdem gelang es dem Deutsche Bank Trust durch eine verflochtene, undurchsichtige Konstruktion von Beteiligungen, Eigentümerin von Tausenden von Immobilien in Cleveland zu werden. Cleveland hatte eine harte Zeit hinter sich, so runtergekommen war die Stadt. Das ist die Stadt, in der in den USA, vielleicht habt ihr das mal gehört, der Fluss ein paar Mal gebrannt hat. So verseucht war der mit allen möglichen Formen von Giften und Metallen und Ölen und Kohlenwasserstoffprodukten. In harten Jahren hatten sich seitdem Stadtverwaltung und Bürgerinitiativen bemüht, das Leben in der Stadt freundlicher zu gestalten. Sie hatten Parks angelegt und Nachbarschaftszentren aufgebaut. Aber mit der Hypothekenkreditkrise von 2007 standen bald Zehntausende Häuser leer und ganze Stadtteile verkamen zu Geistervierteln und die Mordrate erreichte ein Rekordniveau. Aber warum standen in so kurzer Zeit so viele Häuser leer? Der Hintergrund ist ganz einfach. Die Deutsche Bank hatte 7000 Häuser in Cleveland zwangsräumen lassen. In diesen Häusern lebten vorwiegend ärmere Afroamerikaner und Hispanoamerikaner. Auf einer Website der BBC kann man 4 Landkarten von Cleveland übereinander legen und daraus sieht man den Zusammenhang zwischen Kreditvergabe, Dichte afroamerikanischer Bevölkerung, Immobilienbesitz der Deutschen Bank und Zwangsräumung. Und das war der Zusammenhang, aus dem dann dieser amerikanische Journalist fragte, die Deutsche Bank besitzt Cleveland, wer wusste das? Wie gesagt, aus meinem Fenster sehe ich die Türme der Deutschen Bank und wenn ich in Zeitungen von irgendwelchem Sponsoring der Deutschen Bank höre, wird mir übel. Niemand konnte bisher auf die Frage beantworten, wo die schätzungsweise 20.000 bis 50.000 oder 70.000 Menschen leben, die einst dort wohnen. Klar ist jedenfalls, dass die Verhältnisse, die dort geschafft waren, alles sozusagen in den Arsch rissen, in die Hölle rissen, was die Leute seit 20, 30 Jahren versucht hatten, in ihrer Stadt zu verbessern. Mit einem Rutsch durch eine Entscheidung einer Bank. Natürlich würde die Deutsche Bank in Frankfurt am Main, ihre Heimatadresse, nicht mal 10 Häuser in einer Wohnstraße auf einmal zwangsräumen lassen. Man scheißt nicht dorthin, wo man ein Image pflegt, die Presse lieb hat und auf abendlichen Galas bewundert werden will. So machen es alle Banken und Konzerne, jeder verschiebt seine Verbrechen einmal um die Erde. Ich war kürzlich eingeladen zu einer Diskussion, einem Streitgespräch in der Frankfurter Börse, das passiert auch nicht so oft, zum Streit mit, kennt ihr Professor Norbert Walter, Chefvolkswirt der Deutschen Bank, ist kürzlich pensioniert worden, jetzt Ende des Jahres. Also mit dem sollte ich streiten. Man hatte sicherheitshalber meinen Vortrag, der das Thema hatte, Ethik und soziale Gerechtigkeit, vor sein Gesetz, damit er notfalls sozusagen die Probleme auffangen könnte, die ich vielleicht dann doch machen würde. Man weiß ja nie. Ich habe es dann, finde ich, sehr schön und logisch abgeleitet, dass die wesentliche Voraussetzung für eine umfassende soziale Gerechtigkeit und vor allem für soziale Gleichheit die Abschaffung des Kapitalismus ist. Und zum Entsetzen der Beteiligten hat etwa die Hälfte des Saales ganz begeistert geklatscht. Ich wusste nicht, dass da eine ganze Reihe von Leuten hingekommen waren, die so aus der Tradition der Befreiungstheorie gekommen, und denen ging das Herz auf und wir haben uns prächtig verstanden. Das gefiel den anderen nicht. Ich erzählte auch dort die Story von Cleveland, der Deutschen Bank. Es lag nahe, wo Herr Walter da war. Naja, und dann nach mir kam er dran und er hatte vorher, er saß neben mir beim Warten und hatte an der Jacke so ein ganz, ganz kleines, modernes, also noch kleiner als diese Aufnahmegeräte hier. Und ich sagte, was machen Sie damit? Heben Sie das alles auf? Muss das irgendeine arme Sekretärin abtippen, was Sie da überall sagen? Und dann sagt er, nein, nein, guckt sein Referent dann durch und wenn da tolle Zitate drin sind, dann wird das für die Pressearbeit benutzt sein. Und das, dann trat er vor und hielt seine Rede und Gespräch, was ich eben sagte, war viel früher. Er war da, hatte einen roten Kopf, jeder hatte irgendwie Angst, dass er gleich einen Schlaganfall kriegt. Er war so aufgeregt über meine Rede, dass er sich hinstellte und sagte, sein Manuskript schöbe er jetzt beiseite. Und dann hat er angefangen, dass er aus einer armen Familie mit 5 Kindern kommt und die Chance hatte, sich in Deutschland nach oben zu arbeiten. Und das könne doch jeder. Und das sei eine unglaubliche Unverschämtheit, was ich da erzählt hätte. Weil in den USA mit den Häusern und den Zwangsräumungen sei das nämlich so. Das wäre so, da könnten sie fast nichts machen. Erstens sei das ein Fehler der Regierung Obama. Ging noch gar nicht. Und zweitens wäre das in den USA, wären einfach andere Sitten. Die Leute nämlich, wenn sie ihre Kreditraten nicht mehr bezahlen könnten, würden sie bei der Bank vorbeigehen und ihren Hausschlüssel einwerfen. Und nun plötzlich hatten sie da offensichtlich 10.000 Hausschlüssel im Briefkasten. Was kann die arme Bank, die übrigens gar kein Büro in Cleveland hat, dafür, wenn das passiert? Nun, also so stand er vorne und das Publikum guckte sich an und das etwas aufgeklärtere Teil des Publikums guckte sie an und sagte, ist der Mann jetzt völlig gaga? Also es war hochinteressant und ich dachte hinterher, er zog dann auch sehr schnell ab und war sichtbar immer noch erregt und die Gastgeber hatten Angst um ihn. Und hinterher habe ich mir gedacht, der hat mir doch vorher, ein paar Stunden vorher erzählt, sein Referent und diese Dings da und Aufzeichnung, diesen Vortrag, diese unsägliche Peter-Rossegger-Geschichte, die will ich mir nochmal langsam mit Genuss anhören. Ich schrieb also für meine Verhältnisse sehr höflichen Brief und sagte, ich hätte gerne doch diesen Mitschnitt des eigenen Vortrags. Ihr könnt es nicht glauben, ich kriegte von dem Referenten mit freundlichen Grüßen von Herrn Walter das Ding geschickt und die hatten nicht nochmal reingehört, was drauf war, das, was er sagte, als ich mit meiner Rede fertig war, das hatten sie nicht weggeschnitten. Und da sagte er, schnaufend, bevor er dann aufstand und seinen Vortrag hielt über seine dramatische Lebensgeschichte, die Ditford war so, dass ich wohl hohen Blutdruck habe. Und dann wurde er getröstet und dann geht er nach vorne. Und das schickt er mir auch noch zu. Ich fand das ganz köstlich. Das kommt davon, wenn man so viel Personal beschäftigt und glaubt, dass man immer nur Gold scheißt. Also, ich springe jetzt mal weg von Herrn Walter und der Deutschen Bank. Ich lasse auch mal weg, was ich an Geschichten zur SPD in dem Buch habe und komme jetzt zu einem zu den letzten 3 Punkten und die beziehen sich alle auf die Frage, mit wem kann man eigentlich was machen, was sind Möglichkeiten und Perspektiven. Und ich habe mir gedacht, dass die Linkspartei zu ihrem ungefähr 20. Geburtstag kein besseres Geschenk verdient als eine Bilanz von mir. Das habe ich dann gemacht und die Bilanz war irgendwie noch erschreckender als das, was ich sowieso eigentlich schon dachte über das, was ich sammle und archiviere und analysiere. Und in diesem Kapitel, was ich euch jetzt aber nicht insgesamt vortragen will, also ich habe das Geburtstagsgeschenk, besteht aus etwa 60 Seiten in diesem Buch, wo ich die Geschichte der PDS-Linkspartei nochmal zusammenfasse und auch zeige, was die Worte sind, also wie man sich versucht, links darzustellen und sozialistisch und was dann die Regierungspraxis ist, also da, wo man dann an die sogenannten Verantwortungshebel kommt. Wenn man sich das dann anguckt, dann kann man nur sagen, das gilt aber nicht nur für die arme Linkspartei, es gilt einfach für alle Parteien in diesem Land, auch historisch, die als linke Parteien anfangen. alle wissen ganz genau, und die Klügeren von Ihnen geben es auch zu, dass in Deutschland linke Parteien nur dann an die Regierung kommen, was nicht die Machtebene ist, wie wir wissen, und was auch Tucholsky schon so hübsch sagte, über die SPD, als er sagte, sie dachten, sie seien an der Macht, aber sie waren nur an der Regierung. Wunderbar, aufs Kurze zusammengefasst. Also in diesem Land kommt man nur an die Regierung als linke Partei, wenn man pro NATO ist und den Kapitalismus akzeptiert. Drunter ist es leider nicht zu machen. Wie fährt man dann diesen Anpassungskurs, wenn man, wie die Linkspartei das ja auch tut, der eigenen Klientel vormachen muss, furchtbar links und sozialistisch zu sein? Wenn man, wie die Linkspartei, wie 1999 geschehen, noch gegen den Krieg ist, das war sie 1999 als einzige Bundestagspartei, aber gleichzeitig schon Beschlüsse vorbereitet, die einen ähnlichen Weg gehen, wenn man sich die Geschichte der SPD und der Grünen anguckt, ging der Weg in den Krieg auch über den Zwischenschritt akzeptieren von UN-Blauhelmen. Und von einer merkwürdigen Verbindung von Menschenrechtsfragen mit militärischen Zwängen. Wenn man also die Verheißung vor sich herträgt, den Kapitalismus abzuschaffen, wie das ja Teile der Linkspartei noch tun, aber das dann offensichtlich so raffiniert bewerkstelligen will, dass das Kapital es nicht merkt. Wir sind Beobachter im Moment eines Erziehungsprozesses der Linkspartei und werden noch eine Flut von Ausreden, also nach den Konflikten, wenn sie die wieder hinter sich haben, eine Flut von Ausreden und Windungen und Propaganda der Anpassung studieren können. Das wird Ähnlichkeiten haben mit dem Prozess der SPD über Godesberg und mit der Entwicklung der Grünen, die das ja alles noch schneller geschafft haben. Es wird Ähnlichkeiten haben, aber es wird nicht genauso sein. Ich will das jetzt aber nicht ausbreiten, das ist jetzt heute Abend nicht das Thema, aber zwei, meine beiden Lieblingsanekdoten zur Linkspartei möchte ich euch nicht vorenthalten. Das eine ist die kleine Geschichte von, kennt ihr Helmut Holter? Bauminister Mecklenburg-Vorpommern in der SPD-PDS-Landesregierung, 8 Jahre lang, immerhin 1998 bis 2006, also gar nicht lange her. Die Geschichte von Holter und Wustrow geht so. Damals verkaufte die Treuhand die Ostsee-Halbinsel Wustrow an die nordrhein-westfälische Investorengruppe Fundus. Das war der eine Deal. Die andere Ebene war die, dass Holter als Bauminister zuständig dafür war, die Nutzung zu begrenzen oder zu erweitern für diese Insel. Er war Minister für Raumordnung auch noch. Also in seiner Hand lag, wie viel Profit Fundus mit der Insel machen würde. Die Leute dort vor Ort waren hell begeistert von Wustrow, weil durch die Kriegsnutzung vor 1945 und danach durch NVA war der zufällige, aber sehr günstige ökologische Effekt, dass es eine unglaublich verwilderte, schöne Insel war mit sehr, sehr seltenen Pflanzen, der sehr seltenen und kostbaren Fauna. Und viele vor Ort, eigentlich die Mehrheit der Bevölkerung, hat gesagt, lass das so, nur schonende Nutzung, Naturlehrpfade, irgendwelche kleineren Geschichten für Kinder und Jugendliche, aber um Gottes Willen da dort keine massive Bebauung. Holter hat es dann zugelassen, es war dann möglich, oder es ist möglich, dort also Luxus-Apartments und Tennisplätze und viele Parkplätze und schicke Straßen und all das hinzuknallen, das Gegenteil. Und mitten in der Debatte gab es auch Streit, in der damals ja noch, also gerade im Osten, war ich seit 91 sehr viel in der DDR oder sozusagen in dem, was DDR war, in Brandenburg und in Mecklenburg-Vorpommern aus persönlichen und aus beruflichen Gründen, habe ich das vor Ort alles mitgekriegt in diesem langsamen Prozess. Und es hieß schon was, wenn man damals in der Partei seinen Minister kritisiert und das noch öffentlich auf einer Veranstaltung. Und das passiert. Ein alter Mann stand auf so einer PDS-Basisveranstaltung auf und sagte zum Minister, der da Rede und Antwort stehen musste, aber Genosse Holter, stärken wir damit nicht das Kapital? Und der gab die unnachahmliche Antwort, und ich finde, die enthält so viel. Natürlich, Genossen, stärke ich damit das Kapital. Aber, Genossen, es sind doch unsere Leute. Wenn man den Osten so mitgekriegt hat, ich war wie gesagt ganz intensiv und viel in Vorpommern, dann kriegte man halt mit, dass der früher sozusagen SED-Funktionär XY war, jetzt plötzlich der Bauunternehmer war, der Teilabschnitte der Autobahn bauen durfte. Also es entwickelte sich völlig anders und ist ja vom Westen, wenn man das nicht mitgekriegt hat, manchmal fast kaum zu glauben, was für Prozesse es da gab. So, die zweite Anekdote und dann zum nächsten, vorletzten Abschnitt. Die zweite Anekdote ist Gysi und der Bypass. Er hat keinen, keine Sorge. Nein, nein, so schlimm ist es jetzt nicht gelaufen. Das war nicht gemeint, sondern eine andere Geschichte. Und zwar geht die so, Moment, wo ist sie? Hier. Gysi hat in einem Interview vor Jahren mal gesagt, und das habe ich nicht vergessen, sondern mir aufgehoben, weil ich es so köstlich fand und so informativ und aufklärerisch. Er sagte, wir sollten uns von der Vorstellung trennen, dass unser System in Deutschland nur kapitalistisch ist. Hunderte von Elementen sind kapitalistisch gar nicht zu erklären. Nehmen Sie die Bypass-Operation eines 70-Jährigen. Rein marktwirtschaftlich ist sie nicht zu erklären, nicht einmal für den Arzt. Ich behaupte, sagte Gysi weiter, in der Bundesrepublik gibt es einige sozialistische Elemente. Zitat Ende. Rein marktwirtschaftlich ist nicht zu erklären, warum Gysi so einen Unsinn redet. Weiß er als ausgebildeter Marxist-Leninist, ich meine, irgendwas muss ja dran gewesen sein an der Ausbildung, so schlecht kann sie nicht gewesen sein, wie immer behauptet wird, weiß er wirklich nichts davon, dass soziale Leistungen einer kapitalistischen Gesellschaft vom Stand der Klassenkämpfe abhängen und auch der Befriedung und Integration dienen. Oder salopper formuliert, es käme ganz schlecht, würden auf den Krankenhausstationen hier in Göttingen oder anderswo 70-Jährige auf den Fluren liegen und vor sich hin sterben, weil man ihnen die Bypass-Operation verweigert. Andere Sachen passieren, die schlimm genug sind. Die Notfallambulanzen, Schlaganfall in Berlin, der Vivantes-Kliniken unter einer Linkspartei-SPD-Regierung sind katastrophal. Da kann es, wie dokumentiert, schon mal vorkommen, dass ein Patient, der als Notfall eingeliefert wird, Schlaganfall, 13 Stunden rumliegt, bis er versorgt wird. Das ist die Folge der Privatisierung. Also mit den sozialistischen Elementen stimmt es hier hinten und vorne nicht und damit Schluss zur Linkspartei. Wer sie nachher verteidigen möchte, dem möchte ich fairerweise vorher sagen, das lege ich mal an die Seite, ich habe noch einen kleinen Abschnitt vorbereitet, wenn jemand wirklich diese Auseinandersetzung führen möchte und die Linkspartei als sozialistische Partei gegen mich und meine schreckliche Kritik sozusagen in Stellung bringen möchte. So, die zwei letzten Abschnitte befassen sich mit der Frage von Widerstand und Widerstandserfahrung. Ich habe mir gedacht, weil es mir auffiel, dass ein bestimmter Abschnitt, das fiel mir gerade auf, um in der Diskussion, die ja zum Teil ätzend war, außerparlamentarische Opposition, 68, habe ich gedacht, wo ist eigentlich, was ist eigentlich mit dem Widerstand seit den 80ern, in den 90er Jahren bis in die gegenwärtigen Jahre, wo ist das schon mal zusammengefasst, beschrieben, analysiert, dokumentiert, ganz wenig. Es gibt, was heißt, eine Geschichte der Autonomen, endlich, es gibt bestimmte Geschichten von anderen Strömungen der Linken, aber es gibt verflucht wenig über diesen Abschnitt Ende 80 bis fast in die Gegenwart. Das habe ich dann mal versucht und zwar anlässlich der verschiedenen Gipfel, die es da gab. Also IWF Berlin, dann Weltwirtschaftsgipfel München, dann Seattle, Prag und so weiter. Ich will aber jetzt hier, und Göteborg ist im Buch drin, in einem Kapitel, wo das zusammengefasst wird, ich will aber jetzt für diesen vorletzten Punkt nur kurz noch was erzählen, weil ich glaube, dass es nicht in Vergessenheit geraten darf. Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte das damals schon ausreichend mitgekriegt und war dann, und so lernt man bei den eigenen Büchern auch immer noch dazu, war dann ziemlich schockiert, was mir, als ich mir Genua nochmal vornahm und die Ermittlungsergebnisse des Staatsanwaltes und andere Berichte, die es inzwischen aufbereitet gibt, vornahm, wie viel mir doch noch an Ereignissen durch die Lappen gegangen war. Ich erinnere an diesen Juli 2001, es war 4 Wochen nach den Ereignissen in Göteborg und dem Überfall auf die Schulen dort, dass Genua, das war auch der Beginn etwa der zweiten Amtszeit von diesem Maßschuh-Faschisten in Italien, ich kann ihn leider nicht mehr drunter nennen, mir fällt keine freundlichere Kategorie mehr ein, Berlusconi, der dort auch sozusagen der internationalen Welt und diesen Gipfelkollegen zeigte, was er alles drauf hat und sie in einen tollen Palazzo in Genua einlud zu fantastischen Festveranstaltungen, während gleichzeitig die Stadt zu einem Bürgerkriegsgebiet gemacht wurde. Es wurde bestellt 200 Leichensäcke, es wurde ein 5 Quadratmeter großer Kühlraum als Leichenhalle für die Demonstranten vorbereitet, 20.000 Polizisten und Militärs standen zum Einsatz bereit, 15 Armeehubschrauber, 4 Militärflugzeuge und vor der Küste lagen 7 Kriegsschiffe. Die Stadt Genua selbst war in Zonen eingeteilt, wobei die Zone, in der sich dann die Gipfelchefs, auch unserer Schröder und Co., bewegten, so weit weg war von jeder Form von noch so friedlicher Demonstration, dass sie noch nicht mal mit Pfiffen beleidigt werden konnten. Das heißt, das Grundprinzip, dass Demonstrationen und ihre Parolen die erreichen müssen, die sie meinen, war untersagt. es war ein Geisterzonen, es gab trotzdem eine riesige Demonstration am Anfang. Das war die, die dann aus der Luft von Hubschraubern angegriffen wurde, aus denen CS-Gas in die dicht gedrängte Menschenmenge von rund 20.000 Menschen gesprüht wurde, wohin sie flohen. Von da aus kamen dann die nächsten Angriffe, also sozusagen eine Situation, aus der man nicht rauskommt, außer wenn einem irgendwie die Flucht gelingt. Es gelang einigen und unter denen war dann der 23-jährige Carlo Giuliani, der von einem Polizisten aus einem Jeep erschossen wurde. Das will ich jetzt nicht nochmal einzeln aufführen, wie es passiert ist. Das ist inzwischen gut dokumentiert. Dokumentiert ist auch, dass der Carabiniere, der ihn erschoss, war aber noch nicht ganz tot. Diese Militärpolizei hat sofort den Platz abgesperrt und hinterher hat man herausgefunden, dass ihr Jeep noch zweimal über ihn beim Sterben drüber gefahren ist und dass ihm hinterher auch noch der Schädel eingeschlagen worden war. Man hat nicht gesehen, wer es war, weil sie sich so dicht in ihrer Uniform um ihn rumgestellt haben. Das haben dann die Eltern und die Staatsanwaltschaften und andere Leute hinterher herausgefunden, das ist inzwischen nachgewiesen. Das hat, dass er tot war, führte dazu, dass der ihn tötete, in der Kaserne dann als Killer und Held bejubelt wurde, was er später in Interviews auch noch erzählte. Es hat nicht dazu geführt, dass sich die Staatsseite mal zurückgehalten hat, sondern dazu geführt, dass die Diaz-Schule, die von der Stadt zur Verfügung gestellt war, zur Übernachtung für Demonstranten aus aller Welt, dass die überfallen wurde. Ein Journalist, der vor ihr stand, nebenan war das Quartier für die Journalisten, eine weitere Schule, wurde überfallen und das will ich kurz lesen. Mark Covell, 33 Jahre alt, stand auf der Straße, als ihn ein Schlagstock auf die linke Schulter traf. Er rief, ich bin Journalist. Hey, das ist zu laut, das höre ich hier oben jedes Wort. Aber schön, dass sein Husten weniger geworden ist. Er rief, ich bin Journalist, vergeblich. Das Überfallkommando umringte ihn und schlug ihn zusammen. Er lag mit dem Gesicht auf der Straße. Er bekam noch mit, wie sich die Polizei versammelte, um die Diaz-Schule zu überfallen. Hoffte davonkriechen zu können, als ihm ein Polizist mit solcher Kraft in den Brustkorb trat, dass ihm ein halbes Dutzend Rippen brachen und seine Lunge, wie man später herausstellte, verletzt wurde. Während einige Polizisten, das geht dann eine ganze Zeit weiter, immer wieder versuchen, diese schwere Tür von der Schule aufzubrechen, langweilen sich andere und gehen immer zu ihm, der da längst am Boden liegt und kicken mit ihm, als wäre er ein Fußball. Sie beschädigen seine Wirbelsäule, wie die Ärzte hinterher feststellen, brechen seine linke Hand. Das reicht noch nicht, wieder andere kommen und fangen jetzt an, ihn mit ihren Knüppeln in den Mund zu schlagen. Hinterher fehlen ihm 18 Zähne. Er ist so schwer verletzt, dass er dann das Bewusstsein verliert und dass er einfach denkt, jetzt sterbe ich, jetzt bin ich tot. Während er da liegt in seinem Blut und erstmal ihm niemand hilft, brechen sie in die Schule ein und das will ich nur einfach kurz sagen, es gab ganz offensichtlich, es war keine spontane Aktion, sondern geplant, was man am Ablauf merkt. Jeder Raum, jedes Zimmer in dieser Schule, in dem Leute E-Mailen oder ihren Schlafsack vorbereiten oder noch miteinander quatschen, jeder Raum wird überfallen und jeder von diesen Polizisten schlägt jeden von den Opfern. Die Leute werden zusammengebrüllt und gesagt, hier, du musst knien, weil wir dich im Knien besser verprügeln können, dann brauchen wir nicht so viel Kraft für unsere Knüppel. Sie schlagen ihnen die Zähne aus, brechen Knochen, Milz, also innere Organe gehen kaputt, weil es in Wände und Fußböden und Heizkörper Blut verschmiert und die Leute liegen nur noch am Boden und wimmern. Eine Frau, die sich aufs Klo rettet, ganz schlechte Idee, wird da gefangen wie so ein ängstliches Kaninchen und an den Dreadlocks, die sie hat, erst wird sie zusammengeschlagen und auch sexistisch attackiert und dann wird sie sozusagen hinterrücks die Treppe runter geschleift und sie beschreibt dann später, wie sie, da ist sie schon fast bewusstlos, wie dann jeder dieser Polizisten an ihr vorbeigeht und wie in einem faschistischen Ritual die Gesichtsmaske, die sie aufhaben, abnimmt und ihr höhnisch ins Gesicht spuckt. Jeder Einzelne an ihr vorbeigeht, die da irgendwie liegt und nicht mehr weiß, ob sie das überleben wird. Es gibt Folterszenen, die sind absolut grauenhaft und ich stelle ja, wie gesagt, eine Zusammenfassung davon im Buch dar. Irgendwann ist das dann durch die ganzen Schreie und Aufmerksamkeit von Nachbarn so laut, dass dann die Polizei draußen sich rechtfertigen muss und dann sagen sie, sie seien von Demonstranten attackiert worden und hätten den Angriff jetzt zurückgeschlagen. Dann sieht, und da sind dann auch Fernsehkameras, dann werden sehr viele von denen nur noch auf Krankentragen rausgetragen, weil es gibt viele Schädelbasisbrüche, eine ganze Menge Leute landen auf der Intensivstation. Linker Sanitäter in Genua haben die Demonstranten vorher gewarnt, aber das ist nicht gut kommuniziert worden. dass sie sich nicht sozusagen von den Sanitätswagen in Krankenhäuser fahren lassen, weil vorbereitet sei, dass alles nur in ein Krankenhaus geht. Und so wie vorbereitet von der Polizei ist es auch, die nicht auf Intensivstationen kommen oder im Koma liegen, werden, auch wenn sie unversorgt sind, aus diesem Krankenhaus rausgeholt und werden zur nächsten Station verschleppt. Also nach dem Tod von Carlo Giuliani, nach diesem Massaker in der Schule, das hinterher zu Recht mit faschistischen Angriffen verglichen wird, geht zur nächsten Station, und zwar wird dann bis zu 36 Stunden lang werden 360 Menschen in eine Kaserne gesperrt und nachweislich, wahrscheinlich waren es alle, aber nachgewiesen sind 222 Fälle von Folterungen. Das heißt, die da von Demonstrationen abgegriffen werden, aus den Krankenhäusern verletzt rausgeholt, dahin gebracht werden, laufen Spalier, kriegen Markierungen auf die Wange, die irgendetwas bedeuten, laufen Spalier, werden da in mittelalterlichen Ritualen verprügelt, müssen auf allen Vieren kriechen, müssen Gesänge zum Preise von Pinochet und Mussolini singen, müssen Lobgesänge singen, die dann ungefähr so gehen: Uno, duo, tre, viva Pinochet, quattro, cinque, sei, morte alle, ebri. Also 1, 2, 3 ist liebe Pinochet, 4, 5, 6 tot den Juden. Müssen faschistische Kampflieder singen. Es gibt einen Arzt dort, der aber vorzugsweise in Militärklamotten und ohne Betäubung näht, und während er näht, dürfen andere weiter prügeln. Es gibt alle Stellungen, die man aus faschistischen Diktaturen kennt, zu denen die gezwungen werden, also Haltungen, körperliche Haltungen, die zu fürchterlichen Schmerzen führen. Sie müssen sie einnehmen oder sie werden auf den Kopf gedroschen. Es gibt eine ganze Menge Vorfälle, wie zum Beispiel eine Frau, die ihre Menstruation hat, wird gezwungen, ihr Intimpiercing abzunehmen vor einer lachenden Meute von Uniformierten. Und das geht für einige 36 Stunden lang und wird immer schlimmer. Also wer aufs Klo geht, wird extra verdroschen, dann gehen die nicht mehr aufs Klo, dann fangen die Zellen natürlich an zu stinken, was sollen sie machen? Und dann werden sie dafür extra bestraft. Also alles, was man sich irgendwie vorstellen kann, passiert. Und währenddessen feiern auch die Vertreter unseres Staates mit Herrn Berlusconi im Palazzo Ducale in Genua und genießen ein sehr leckeres Essen. Hinterher sagt der damalige Bundesinnenminister Otto Schily, auch kein leidenschaftlicher Verfechter umfassender Menschenrechte, schüttelt seinem italienischen Kollegen die Hand und sagt, er habe volles Vertrauen in die italienische Justiz. Bush sagt, der eigentliche Feind der Armen seien die Globalisierungsgegner. Und Herr Schröder meint, er hoffe doch jetzt, dass gegen diese gewaltbereiten Demonstranten die volle Härte von Justiz und Polizei eingesetzt würde, was dazu führt, dass die Deutschen unter denen so Behandelten dann per Bus über die Grenze abgeschoben werden und zum Teil sich nachträglich gewehrt haben und zum Teil schwer traumatisiert sind bis heute. Es gibt ganz unterschiedliche Folgen. Es werden später auch Anklagen erhoben, die sind allerdings nur der hartnäckigen Arbeit eines einzigen italienischen Staatsanwaltes und seiner siebenjährigen Arbeit, also bis Jahr 2008 lief das, zu verdanken. Der reiste mit seinem Team durch ganz Europa, um die Opfer zu suchen, und hat 5000 Stunden Videomaterial, tausende von Fotografien in einen 260-seitigen Bericht zusammengefasst. Dem konnte sich dann das Gericht nicht entziehen. Es kam also zu einzelnen Anklagen gegen einzelne Polizisten. Am Ende waren 16 freigesprochen und 13 verurteilt, allerdings zu so geringen Strafen, dass eine schnell beschlossene Amnestie von Berlusconi sie alle vor der Haft bewahrte. Fakt ist, und das zum Thema Italien heute, dass alle angeklagten Polizisten des G8-Gipfels befördert wurden und dass die maßgeblichen Verantwortlichen für Genua und den Einsatz heute, und das ist interessanter als die ganzen Affären von Berlusconi, heute in Italien Leiter von Geheimdienstabteilungen, von politischen Staatsschutz, von Polizeipräsidien in bestimmten Regionen Italiens und so weiter sind. Das heißt, da haben wir die Struktur, die tatsächlich wirklich gefährlich ist, jenseits der Ebene dieses Vollidioten, der da Ministerpräsident ist. Es gab eine einzige Zeitung, in Deutschland habe ich keinen vernünftigen Kommentar außer einen kleinen linken Blättern gefunden, eine einzige Zeitung in Europa, die begriffen hat, was da passiert ist, das war der Guardian. Und das Zitat will ich übersetzt natürlich kurz vorlesen. Also Juli 2001 war vor den Anschlägen auf die Türme in New York, 2 Monate vorher. Und der Guardian schrieb, 52 Tage nach dem Angriff auf die Diaz-Schule benutzten 19 Männer Flugzeuge voll mit Passagieren als fliegende Bomben und verschoben unsere Grundannahmen, worauf das Fundament westlicher Demokratien beruht. Seitdem haben Politiker, die sich selbst niemals als Faschisten bezeichnen würden, das umfassende Abhören von Telefonaten erlaubt, das Ausspähen von E-Mails, Haft ohne Gerichtsverfahren, systematische Folter, das scheinbare Ertränken von Häftlingen, unbegrenzten Hausarrest und das gezielte Töten Verdächtiger, während Auslieferungsverfahren immer schwieriger wurden. Das wären gegen Auslieferungsverfahren. Das ist, schreibt der Guardian, kein Faschismus mit Diktatoren in Kanonenstiefeln und mit Schaum vor dem Mund. Es ist der Pragmatismus von gefällig auftretenden Politikern, aber die Resultate ähneln sich sehr. Genua sagt uns, dass, wenn der Staat sich bedroht fühlt, die Gesetze außer Kraft gesetzt werden können, überall. Zitat Ende, und ich will nur ergänzen, nur dass der Staat nicht einmal ernsthaft bedroht war. Er musste eine Bedrohung erfinden, und was sagt uns das? So, und zum Schluss will ich gerne vorstellen, was dann vielleicht auch eine Diskussion führt, wenn ihr Lust dazu habt. Ich habe dazu Lust und auch Zeit mitgebracht. In ein Finale mich in die Frage, was im Buch natürlich sozusagen noch genauer vorbereitet wird und das jetzt sozusagen ein bisschen schroffer Schnitt, zu der Frage eigentlich was tun und was sind Perspektiven. Ich will erinnern, dass der Multimilliardär Warren Buffett 2006, also 2 Jahre vor der Weltwirtschaftskrise, in einem Interview mit der New York Times Folgendes sagte. Das ist der reichste Mann der Welt. Ich glaube, das ist er sogar immer noch. Er sagte, es herrscht Klassenkrieg, richtig, aber es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen, die Krieg führt und wir gewinnen. Zitat Ende. Klar ist doch, dass jetzt mit der Weltwirtschaftskrise, wer könnte das bestreiten, dieser Krieg in eine neue, härtere Phase eingetreten ist. Seit Anfang 2009 haben Hunderttausende von Leiharbeitern in diesem Land erlebt, dass sie geräuschlos entsorgt wurden und die Gewerkschaften haben hier komplett versagt, auch die, der ich angehöre, Verdi. Keine Solidaritätsstreiks, keine wilden Streiks, nichts. Und das werde ich nicht vergessen, ich finde es komplett unverzeihlich. Bald werden Millionen, wir wissen nicht wie viele, erstmal wird es verschleppt werden bis nach den Nordrhein-Westfalen, Wahlen, weil die ja für die Strategien der staatstragenden Parteien so ungeheuer wichtig sind. Also wie viele Millionen Kurzarbeiter dann in die Arbeitslosigkeit fallen, wissen wir nicht, wie die Zahlen bald aussehen werden. Aber klar ist, dass sofern sich diese Menschen nicht in ihr Schicksal und in Hartz IV ergeben, die soziale Frage mit Hilfe von Armee, Polizei und Justiz gelöst werden wird, notfalls mit Heimen, Sicherheitsverwahrung und Psychiatrien. Die soziale Ordnung in diesem Deutschland bleibt eine Gefängnisordnung, auch wenn manche das nicht so sehen, weil sie in besseren Verhältnissen leben und nicht mitkriegen, wie es den anderen geht. Offene Fragen, gelingt es den kapitalistischen Zentren, ihre wachsenden Ghettos unter Kontrolle zu halten? Schaffen sie es, und darum geht es den Parteien, die in diesem Bundestag vertreten sind, maßgeblich, schaffen sie es, einen größeren Teil ihrer Mittelschicht vor dem Absturz zu retten? Und falls ja, zu welchem Preis und auf wessen Leichenbergen? Klar ist jetzt schon, und das wird nicht gezeigt, also manchmal hält man das in diesem Land ja auch nur aus, wenn man irgendwie sarkastisch wird oder polemisch oder Witze drüber meist, aber wenn man mal überlegt, wie oft wir lesen müssen, wie viel Mauertote es gibt und wie wenig wir darüber erfahren, was an den Außengrenzen von Schengen passiert. Wir kriegen so selten auch nur Lebensgeschichten. Wie oft haben wir Peter Fechters Geschichte gelesen? Wie selten erfahren wir die Lebensgeschichten von den inzwischen, ich glaube, weit über 10.000 Toten an den Südgrenzen Europas, im Mittelmeer. Oder da, wo sozusagen, wo sie bekämpft werden in Nordafrika oder da, wo sie ankommen in den Südküsten dieses Kontinents. Klar ist, dass mehr Menschen als bisher unter den Augen auch deutscher Polizisten im Mittelmeer ertrinken werden, bevor sie europäische Küsten erreichen. Inzwischen gibt es, auch das wird nicht berichtet, schon Prämien für die Kapitäne, die sich verpflichten, keine Schiffbrüchigen mehr aufzunehmen. Also die Leute ersaufen zu lassen. Dann kann man natürlich nicht vorher irgendwelche verständnisheischenden Lebensgeschichten von ihnen veröffentlichen. Das käme ganz schlecht. Was wir in diesem Land erleben, ist auch immer wieder, dass soziales Elend keine automatische Linksentwicklung mit sich bringt, nicht in diesem autoritären, reaktionären Deutschland, in dem sozusagen die neue konservative Bewegung sich so modern verkleidet, wie ich kurz vorhin erwähnt habe. Hier hat linker Widerstand keine besonders erfolgreiche Tradition, und wenn man sich mal erinnert, in welchen Läufen das rechnet. Es musste erst ein emigrierter Jude vor deutschen Mördern geflohen, in den 60ern den Begriff des Rechtes auf Resistance, auf Widerstand nach Deutschland zurückbringen. Dieser Mann hatte schon eine Geschichte, der war in den Soldatenräten Berlins gewesen, hatte Rosa Luxemburg gekannt und hatte die Soldatenräte verlassen als aufrechter Sozialist, als die Offiziere von ihren vormaligen Untergebenen wieder aufgenommen wurden. Also hat begriffen, was dann damit passierte. Der Mann hieß, leider ist er gestorben, hieß Herbert Marcuse. Und hat in seinem wunderbaren Text Repressive Toleranz, auch die anderen kann ich sehr empfehlen, 1964 in Deutschland herausgekommen, ich glaube der Text war schon 10 oder 20 Jahre alt, geschrieben, das zitiere ich mal, es ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Zitat, ich glaube, dass es für unterdrückte und überwältigte Minderheiten ein Naturrecht auf Widerstand gibt, außergesetzliche Mittel anzuwenden, sobald die Gesetzlichen sich als unzulänglich herausgestellt haben. Es gibt keinen anderen Richter über ihnen, außer den eingesetzten Behörden, der Polizei und ihrem eigenen Gewissen. Wenn sie Gewalt anwenden, beginnen sie keine neue Kette von Gewalttaten, sondern zerbrechen die etablierte. Zitat Ende. Und bevor jetzt ihre Entrüstung ausbricht bei einigen, weil ich hier sozusagen jetzt das ein Naturrecht auf Widerstand positiv zitiere, möchte ich nur darauf erwähnen, dass der doch allseits so geschätzte, na gut, von den ganz Rechten nicht, aber der allseits so geschätzte frühere hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, der leider im Juni 68 starb und dem wir die Auschwitz-Prozesse in den 60ern verdanken, vielmehr, dass es sie überhaupt gegeben hat, kurz vor seinem Tod in seiner vermutlich letzten Rede explizit genau diesen Aussagen Marcuses zugestimmt hat und gesagt hat, das ist ganz in Übereinstimmung mit dem, was Gemeingut der Rechtsgeschichte ist. Hochinteressanter Text, in dem er sich mit der Frage beschäftigt, warum in Deutschland seit Hunderten von Jahren das Recht auf Widerstand so viel weniger wert ist als in anderen europäischen Ländern im Vergleich. Wenn es also dazu geht, und damit komme ich langsam zum Schluss, wenn es also darum geht, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist, dann, es geht ja nicht anders, ist die herrschende Ordnung zu erschüttern. Dann ist, und das auch will ich auch sagen, ist die schönste vorstellbare Utopie, in einer Welt zu leben, in der alle Menschen ihre Chance, die Chance haben, ihr ganzes soziales, intellektuelles und kreatives Potenzial frei zu entfalten. Eine menschenwürdige Gesellschaft für alle in einer Gesellschaft ohne Lohnarbeit und ohne Kapital und ohne das grenzenlose Wachstum des kapitalistischen Wirtschaftens mit seinem Zwang zu Profit, Konsum und Konkurrenz. Das ist das, kann ich auch sagen, sozusagen, was mich treibt. Wenn ich schon sehe, wie Kinder gebrochen werden oder wie die Chance durch soziale Verhältnisse von Menschen überhaupt sich zu entfalten in ihrem einzigen Leben, wie das zerstört wird, dann ist sozusagen ist das Anlass genug, um sich den Verhältnissen entgegenzustellen, die so etwas zulassen. Ereignisse wie die Weltwirtschaftskrise produzieren für kurze Momente in der Geschichte flüchtige Zeitfenster, Risse, in die wir wieder Haken werfen können, bevor die mörderische alte Ordnung sie wieder zuschmiert. Das heißt auch, dass Niederlagen, es ist nicht katastrophal und man muss es nicht persönlich nehmen, politische Niederlagen einzufahren. Schlimm ist nur, wenn man aus ihnen nichts lernt. Das allerdings muss man sich dann vorwerfen. Also zur Frage, was tun? Ich empfehle Theorie, Aktion und Organisation. Theorie meint Kopfarbeit, das ist wirklich Arbeit, das ist Training, das lernt man nicht, damit kommt man nicht auf die Welt, das muss man richtig üben. Kopfarbeit, Lesen, Denken, verdammt nochmal streiten und nicht dieser esoterischen Harmoniesucht anheimfallen, heißt klüger werden und das mit anderen, also sich richtig inhaltlich fetzen. Harmonie macht nur Blöde. Ohne Praxis und Aktion allerdings schläft diese Theorie im Elfenbeinturm. Das gibt es gerade in Universitätsstädten auch ziemlich häufig. Das sind dann so kleine Gruppen von Leuten, die sich schrecklich schlau fühlen, weil sie bestimmte Kategorien wie ein Wörterbuch auswendig gelernt haben, sie damit um sich schmeißen und sich damit von vermeintlich Dümmeren abgrenzen. Also es gibt verschiedene Formen von Blödung und Verblödung und Selbstbefriedigung. Also die theorieblinde Praxis aber wiederum, der droht die Sektiererei oder die Kriminalisierung. Also ich plädiere für Aktion und Theorie, das mag ja vielen noch einleuchten. Aber mir reicht es noch nicht, denn was sind beide ohne Organisierung? Aber ich weiß, im Land der unverbindlichen, von mittelschichtsgeprägten linken Netzwerke ist das auch so ein Tabu, das den Herrschenden sehr gefällt. Also Organisation heißt ja, dass man sich mit anderen zusammentun muss und man mag die ja nicht alle. Ganz schlecht, dazu gleich noch. Ziel ist also klar, Bündnisse funktionieren nicht unter eines gewissen Niveaus und inhaltlich ist klar Ziel, Kapitalismus abschaffen und ich hoffe, ich habe ein bisschen deutlich gemacht, warum das nicht geht mit sozialdemokratischen Organisationen, egal ob sie SPD oder Linkspartei heißen. Also Bündnisse dieser antikapitalistischen, staatsunabhängigen Linken, die ich will, diese Bündnisse, und ich habe große, sage ich gleich, ich habe ziemliche Sympathien für ums Ganze und für andere Projekte, die es da gibt, diese Bündnisse sind immer unbedingt antinationale und reformismusfreie Zonen. Aber mit wem? Revolutionäres Subjekt, ich habe neulich unheimlich Prügel gekriegt von so ein paar Traditionslinken, die gesagt haben, ich würde die Arbeiterklasse immer so klein machen. Da habe ich gesagt, liebe Leute, das tue ich gar nicht. Wenn es sie gäbe als bewusste Klasse, wäre ich sofort begeistert an ihrer Seite. So kann ich es nur sein bei den Teilen, die politisch bewusst sind. Die Arbeiterklasse macht sich selber klein, wenn sie, wie bei Continental und Frau Schäffler sozusagen, wenn der Arbeiter Betriebsräte ihre Konzerneignerin weinend bei einer Demo um den Hals fallen. Ich war neulich bei Porsche Betriebsräten zur Diskussion eingeladen, das war am Tag, als Wiedeking sich verabschiedete, Arbeiter und Betriebsräte schluchzend, als er zu den letzten Worten griff. Und das haben mir diese linken Betriebsräte völlig verzweifelt erzählt, dass sie, dass da Leute dabei gewesen wären, die so romantisch krank geworden wären, von denen sie wirklich Besseres erwartet hätten. Das sind natürlich die Momente, in denen eine Linke wie ich an Auswanderung denkt. Aber gut, also mit wem? Natürlich mit den potenziell, mit den bewussten Teilen der Arbeiterklasse, die es gibt als sie gibt es soziologisch, aber wie gesagt, nicht als sich selbst, wie habe ich es im Buch formuliert, nicht als sich, nicht, sie hat kein kollektives Bewusstsein ihrer selbst als revolutionäre Klasse. So, also mit wem? Bündnispartner, Potenzielle sind der politisch bewusste Teil dieser Arbeiterklasse, sind Migranten, Subproletarier, Straßenkinder, Schüler, Studentinnen, Leiharbeiterinnen, Künstler, Hartz-IV-Empfänger, Intellektuelle, das heißt aus ganz unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft, nicht nur aus dem Produktionsbereich, diejenigen Teile von sozialen Milieus, die sich überhaupt als oppositionell empfinden, die ein Gegenverhältnis zu den vorhandenen Verhältnissen entwickeln und anfangen zu denken, sich auseinandersetzen und sich, und so fängt es ja an, sich in einen Gegensatz begeben zu den Verhältnissen, was das Denken ganz massig beschleunigt. Das ist mühsam, das ist klar. So eine anständige Klasse, die sich selbst ihrer bewusst ist, ist was Feines, da herrschen ja auch ordentliche Verhältnisse. Aber dummerweise haben wir das nicht, sondern wir müssen feststellen, dass der Blick über den spießigen Tellerrand des eigenen Milieus doch ziemlich interessant sein kann. Ich weiß, vor 10, 12, 15 Jahren hatte ich Diskussionen mit jungen Linken in verschiedenen Bereichen, auch Ökobereichen, auch Tierschutzbereichen und anderen, wo ich dann immer, aber auch mit Linken aus Antifa-Bereichen, wo ich dann immer so Gruppen von sehr netten jungen Leuten vor mir hatte, die sich alle irgendwie ziemlich ähnlich waren, mit Klamotten, mit Spruch, mit Musik, mit Verkehrsformen in Wohngemeinschaften und den Denkweisen über Filme und sonst was, aber die Brücken nicht schlugen zu anderen Gruppen, die es in der Gesellschaft gibt, weil da sind ja Leute, die haben vielleicht einen völlig anderen Geschmack. Und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass wenn man eine Gesellschaft tatsächlich verändern will, dass man sozusagen diesen Lernprozess auf sich nehmen muss, sich mit Leuten in Diskussionen zu üben, die einem selber kulturell furchtbar fremd sind, in mancherlei Hinsicht. Man kann tatsächlich mit Leuten Revolte machen, die nicht die gleiche Musik mögen wie man selbst. Aber ich stehe an dieser Stelle auch die Grenzen meiner Toleranz und schließe hiermit auf ewig aus, Anhänger von volkstümlicher Musik, Operette und Marschmusik. Da geht gar nichts. Im Buch habe ich, glaube ich, Volksmusik geschrieben und daraufhin wurde ich von südbadischen und fränkischen Freiheitskämpfern furchtbar gemaßregelt. Ich möge doch bitte volkstümliche Musik sagen, also bitte korrigiert. Wenn das Ziel also ist, eine Gesellschaft, die auf Solidarität aufbaut und auf sozialer Gleichheit, in der es keine Ausbeutung, keine Herrschaft von Menschen über Menschen mehr gibt, eine Gesellschaft, in der basisdemokratisch entschieden wird, wie wir leben und arbeiten, dann ist das natürlich ein tollkühner Plan. Und der Weg, durch den wir dieses Ziel erreichen können, den nennen wir soziale Revolution und ich bin damit einverstanden. Wie die Sache ausgehen wird, kann kein Mensch beantworten. Es gibt kein Rezept und keine Garantien. Und da greife ich mit dem letzten Satz zurück auf ein Zitat von Marx, der gesagt hat, die Weltgeschichte wäre allerdings sehr bequem zu machen, wenn der Kampf nur unter der Bedingung unfehlbar günstiger Chancen aufgenommen werden würde. Vielen Dank für eure Geduld. Ja, ich spiele jetzt hier ein bisschen die Diskussionsleitung. Ihr könnt euch melden, kommt dann ran. Ihr kennt das Spiel, glaube ich. Gibt es vielleicht erstmal Verständnisfragen, wie man gewisse Sachen einzuordnen hätte? Haben Sie wirklich so viel Hoffnung, wenn Sie den Menschen betrachten? Oder graust es Ihnen nicht doch mit den Jahren vor den Menschen? Vor allen Dingen, wenn Sie doch auch bedenken müssen, dass in jedem von uns ein Ackermann steckt und in jedem von uns auch ein genueser Bürgerpolizist ist. Wir haben da verschiedene Meinungen. Und das ganz höflich zu formulieren. Nein, in jedem von uns steckt alles möglich, in den Menschen, das ist aber, da steckt kein Ackermann und kein prügelnder Polizist, da sollte man schon ein bisschen Zutrauen zu sich selbst haben, was man für Potenziale hat. Aber klar ist doch, dass in Menschen alles Mögliche steckt und dass es von der Gesellschaft, in der Menschen aufwachsen, abhängt, welche Seiten bei ihnen gefördert oder unterdrückt werden. Das hat nicht nur was mit Bildung zu tun und mit Aufklärung, sondern auch was damit zu tun, eine Gesellschaft, in der von morgens bis abends bestimmte Werte wie Solidarität verächtlich gemacht werden und von morgens bis abends in den Massenmedien und nicht nur dort rassistische Kategorien verbreitet werden und andererseits gefeiert wird, dass Erfolg per se was Gutes ist, vollkommen losgelöst vom Inhalt dessen, womit der Erfolg durchgesetzt wurde, dann ist das doch eher etwas, was Arschlöcher befördert. Und das heißt, man braucht gesellschaftliche Verhältnisse, um das zu ermöglichen, was Menschen alles auch an unglaublich interessanten und potenziellen in sich haben. Und ich bin da, lassen Sie mich bitte zu Ende antworten. Lassen Sie mich doch mal, was Sie wirklich vom Menschen sehen, erleben und... Wäre nett, wenn Sie mich einfach zu Ende antworten und wenn da was fehlt, können Sie einfach nochmal fragen. Ich halte Ihre defätistische, ich sage es einfach mal drastisch, ich bewerte Ihre Frage und die Voraussetzung Ihrer Frage als äußerst defätistisch oder höflicher gesagt resigniert und teile diese Position sichtbar nicht, weil ich in meinem Leben allzu oft in Bewegung, in sozialen Kämpfen erlebt habe, was aus traurigen, resignierten Menschen, die mal Hoffnung hatten und dann gescheitert sind, werden kann, wenn neue Bewegungen kommen. Man muss nur dafür aufgeschlossen sein und man muss sie, wenn es geht, auch nicht bekämpfen und weghalten und runterputzen, sondern möglich machen. Und ich habe in meinem Leben, und das ist etwas, was für den Rest meines Lebens, was hoffentlich möglichst lang sein wird, ausreicht, ich habe, und das sind auch viele Jahre vor den Grünen, ich habe erlebt, wie etwa in der alten, und das verbindet mich dann auch ganz historisch mit Göttingen, in der alten Anti-AKW-Bewegung Menschen, die vorher von Atomphysik keine Ahnung hatten, sich selber qualifiziert haben und dann in den 4 Jahren, die diese alte Anti-AKW-Bewegung, ich setze hier mal etwa auf 74 bis 78 oder bisschen nach dem deutschen Herbst noch, den sie kaum überlebt hat, dass aber in diesen 4 Jahren Menschen es geschafft haben, ohne auch nur einen einzigen Parlamentarier in irgendeinem Parlament zu haben, allein durch das Aufklären, das Bewusstmachen, durch ein Bündel von fantasievollen bis militanten Aktionen in einer Gesellschaft dazu beitragen, dass die Gegenwehr, der Widerstand, die Ablehnung so groß wurde, dass das Atomprogramm in den, es war geplant, die einen Plan waren bei 100 Atomkraftwerken, andere, die ernst gemeint waren, bei 900 Atomkraftwerken, die Quellen gebe ich in meinen Büchern ja immer an, dass von denen, schlimm genug, 23 oder 22 gebaut wurden, von denen gegenwärtig irgendwie um die 19 liegen. Klar haben wir Gründe damals hier und ich war in diesem Widerstand ziemlich zentral drin, von Bielefeld aus, nicht verhindert und daher auch die alte Achse zu Göttingen. Trotzdem haben wir andere Projekte, die sonst gekommen wären, verhindert. So viele Atomkraftwerke hat keine Partei, keine Fraktion und keine Regierung bisher verhindert, ganz im Gegenteil. Rot-grüne Regierung hat dann in ihrer Regierungszeit den sogenannten Energiekonsens verfasst, in dem dann drin steht, wie die Laufzeiten von Atomkraftwerken durch welche Tricks zu verlängern sind und jetzt jammern sie, dass die CDU das vorhat. Aber wenn man den Vertrag liest von 2001 oder 2003, da wann er war, dann ist das alles schon daran angelegt. Also da wird nichts verhindert. Aber wie gesagt, ich habe unglaublich positive Erfahrungen gemacht mit Menschen, die sich wehren, aber bestimmte Diskussionen darüber, ob es denn Sinn macht, was zu tun, ob denn die Menschen da fähig und bereit zu sind und ob es denn überhaupt wichtig ist, diese Diskussionen führe ich eigentlich fast nur in Deutschland. Im Ausland, in der dritten Welt, anderswo werden solche Luxusdiskussionen nicht geführt, weil es da einfach klar ist, dass man sich wehren muss, wenn man nicht will, dass der Kapitalismus sich durchsetzt und einen platt macht mit allem, was das Leben schön macht. Warum haben wir denn eigentlich keine klassenkämpferische Arbeiterklasse? Was machen Sie denn politisch? Nix. Ja, sehen Sie? Nein, okay, also historisch, man kann das sicher jetzt. Okay, alles klar. Man muss ja mal ein bisschen, man muss ja ein bisschen gucken, wer einen fragt. Ja. Ich persönlich habe manchmal den Eindruck, dass auch nicht mal irgendein Interesse daran da ist, sich zu wehren oder irgendwas zu machen. Ich werde im Moment auch nicht in irgendeiner Weise unterdrückt oder mir geht es nicht schlecht, sage ich mal. Also insofern habe ich nicht so Leidensdruck. Ich frage das aber jetzt auch nicht ketzerisch, ich frage das einfach mal. Ja, okay. Nee, ich frage nur manchmal gegen, weil ich natürlich nicht weiß, wer hier alles sitzt und ganz gerne einfach das schneller rauskriegen möchte. Und dazu ist die Provokation gelegentlich ein gutes Mittel. Habe ich verstanden. Freut mich. Das eine ist sicher, dass es eine Geschichte von Unterdrückung und Befriedung gibt, die sehr spezifisch deutsch ist. Also da muss man sich angucken, was ist, wenn man sich die SPD-Geschichte anguckt unter Bismarck, wenn man sich anguckt die Reichsgründung, dass das ganze Land praktisch hier in seiner neuen Geschichtsphase auf einem Krieg von 70-71 basiert, dass immer wieder gebrochen wird, da wo andere Länder, in Frankreich eine Revolution war, anders, wo es Arbeiterbewegungen gab, die sehr viel stärker waren, sehr viel einflussreicher, ob in Italien oder in England. Hat Deutschland, und das ist, wenn man sich mit der Geschichte des Landes beschäftigt, ist das ein schockierender Erkenntnisprozess, wie massiv in diesem Land der Untertanengeist sozusagen Produkt einer kulturhistorischen Prägung ist und wie stark der bis heute geht. Das konnte man zum Beispiel in der APO-Zeit, war das für mich die erste Erfahrung, einfach durch Alter, als Schülerin zuzugucken, wie die Diskussion mit älteren Arbeitern liefen, die zum Teil wirklich faschistische Kleinbürger waren und nichts anderes, und mit jüngeren Arbeitern, die da raus wollten und sich mit den älteren Arbeitern im gleichen Betrieb fetzten. Diese unheimlich interessanten Diskussionen sind zum Beispiel überhaupt nie aufgearbeitet worden. Da konnte man was lernen. Wie gibt es solche Sachen, solche Reibereien? Gibt es doch heute gar nicht. Doch, natürlich gibt es die. Also ich denke nicht, dass man da irgendwelche idealen... Die Frage ist jetzt... Betriebe, idealen... Was wollen Sie jetzt von mir? Ich muss ja erstmal das eine, sonst sind wir im Dialog, und das andere. Die Frage ist auch, ich kann ehrlich gesagt gar nicht verstehen, wie man nicht zur Kenntnis, gut, vielleicht, das meine ich jetzt gar nicht böse, aber man kann in diesem Land, und das gilt nicht nur für die Wahrnehmung von der Unterdrückung von anderen, man kann tatsächlich, und dieses Land bietet die Möglichkeit, als Teil der Mittelschicht in diesem Land so unter der Käseglocke leben, dass man nicht mitkriegt, was anderen Leuten passiert. Das kann man. Und das ist auch vorbereitet, das wird auch so gemacht. Nur wenn man mal begriffen hat, dass es so ist, ist ja die Frage, zieht man daraus die Schlussfolgerung, jetzt gemütlich zu Hause zu bleiben? Oder sagt man, es genügt mir eigentlich doch nicht, wenn es mir selber gut geht, sondern mein Glück, so würde ich das von mir abhängen, oder meine Zufriedenheit, ich kann nicht zufrieden oder mit dieser Welt sein, wenn ich mitkriege, dass das einzige Leben von so vielen anderen Menschen, die ja dann in der großen Zahl irgendwann unbesichtlich werden, aber es gibt genug, die man einzeln kennt, so beschissen ist durch die Verhältnisse, die herrschen. Also muss ich sie, daraus kann ich nur die Schlussfolgerung ziehen, aber das ist die Entscheidung von einzelnen Menschen dann für jeden für sich. Und wenn sie sagen, sie wollen es nicht, kann ich sie dazu ja nicht zwingen. Wenn sie sagen, ihnen genügt das, wie es ist, mir genügt es nicht. Ich komme das Kotzen, wenn ich mir überlege, wie es den Leuten jetzt geht. Mir kommt es Kotzen, wenn ich mitkriege, dass viele Leute jetzt überhaupt noch nicht begreifen, dass die Tatsache, dass sie arbeitslos geworden sind, heißt, dass sie bis zum Lebensende immer ärmer werden, weil sie gar keine Renten mehr kriegen, von denen sie auch nur genug zu fressen haben, was mehr ist als irgendwie irgendeine Lidl-Qualität. Und das wird jetzt vorbereitet. Aber die gleichen, die das sozusagen jetzt mit sich machen lassen, ja, das sind ja natürlich die, unter denen gibt es eine ganze Menge, die unzufrieden sind und die gerne was tun würden. Und die, was ich gerne möchte, ist, dass bestimmte Diskussionen, die innerhalb organisierter linker Kreise laufen, dass die so geführt werden, dass diese anderen Menschen, dass man sich findet. Das ist ein ganz zentrales Anliegen, gerade gegenwärtig, und ich glaube auch für dieses Jahr sollte es sein. Letztes Jahr war ganz wichtig, klar zu machen, es geht nicht mit reformistischen Positionen. Das war eine Abgrenzung, die dringend notwendig war. Es geht nicht mit nationalen Positionen. Und ich finde, dieses Jahr sollte es sein, dass man sagt, man sucht streitend andere, nicht mit dieser Mentalität, oh, wir wollen mehr werden und jeder, der dazukommt, ist wunderbar und wir gehen an jede Bußstelle, um die Leute da abzuholen, wo sie sind und was der ganzen blöden Sprüche mehr sind, sondern mit klarem Kopf und streiten und dann die zu finden, die es wollen. Wobei das nicht heißt, dass das Leute sein müssen, die jetzt schon unglaublich viel gelesen haben, unglaublich viel getan haben und Mordserfahrung vorzuweisen, das nicht. Aber eine Grundfrage muss entschieden sein. Finde ich die Verhältnisse, in denen wir hier leben, so unerträglich, weil sie so viele Menschen fertig machen, dass ich etwas tun will und meine ich das wirklich ernst mit einem gewissen Risiko für mein eigenes Leben? Wenn jemand dann Ja sagt, dann kann er ganz verschiedene Entwicklungsstadien haben, jung und naiv oder alt und naiv oder sonst was sein, wenn das ein ernstes Anliegen ist. Aber wenn das so heißt, dass man sagt, okay, es wäre schon gut, wenn die Welt besser wäre und ich würde ja auch kämpfen, deswegen auch mein Schlusssatz, wenn es eine gewisse Garantie gäbe, dass sich der Aufwand auch irgendwann lohnt, sag mir mal das Rezept, dann mache ich vielleicht mit. Mit solchen Leuten gehe ich vielleicht mal einen Kaffee trinken, wenn sie sonst nette Nachbarn sind, aber die lasse ich dann stehen, weil das ist Zeitverschwendung. Sondern ich suche auch bei solchen Veranstaltungen, will ich anregen, aber auch selber suchen, ich suche Leute, die sozusagen aus dieser Resignation, aus dieser Hoffnungslosigkeit ausbrechen wollen, auch mit der notwendigen Wut. Natürlich, es geht ja gar nicht ohne eine gewisse Form auch von Aggressivität, sonst funktioniert das nicht, sonst versumpft man in dieser bürgerlichen Mieferei. Da ganz hinten und dann da. Ja, also Sie sind so ein bisschen so, würde ich mal sagen, salopp, so die Heldin meiner Kindheit, aber legendär ja eigentlich. Strauß zum Beispiel, der heute bei YouTube erstaunliche Kritik macht. Und was ich mich halt sozusagen gewundert habe, war mit dem Ausbezug 1991 bei den Grünen, also auch diese Rede auf dem Parteitag, das kam mir so ein bisschen vor wie so ein Exitus Triumphalis. Und, was ist das? Ich kann Latein, das ist nicht der Punkt, aber ich will es dich dazu bringen, zu sagen, was du damit meinst. Also sozusagen so ein triumphaler Abgang, würde ich mal sagen. Und in meinen Augen, ich meine, es war, also ich würde es eigentlich auch nur ein bisschen als Frage stellen. Ich bin halt, ich muss gleich dazu sagen, ich komme aus der militanten Linken, bin jetzt mittlerweile Mitglied der Partei Die Linken, eher so mit halbem Herz. Aber ich finde, die Linken haben ja, wie du ja selber sagst, die Grünen haben ja, wie du selber sagst, sehr rasante Entwicklung genommen, wesentlich rasanter als die SPD zum Beispiel. Und die Frage, die sich hier stellt, ist, wäre es nicht möglich gewesen, das zumindest ein Stück weit aufrechtzuerhalten? Also ich meine, ich will jetzt gar nicht in Abrede stellen, nach Kosovo-Krieg 99, da sind die Grünen, also da endet für mich auch das soziale Gewissen daran, dass die Kinder in der Tempo 30-Zone aufwachsen müssen. Also darüber will ich auch überhaupt nicht reden. Sondern für mich ist die Frage, einmal mit deinen Positionen, mit denen ich ja zum großen Teil übereinstimme, hast du nicht dadurch praktisch ein Medium, um deine Positionen zu transportieren, über Bord geschmissen? Und zum Zweiten hätte man nicht diese Entwicklung halt hin zur Kriegspartei zumindest noch weiter verlangsamen können? Schau mal, du kennst mich nicht, sondern nur so aus Entfernung. Ich gehe grundsätzlich aus politischen politischen Gruppen, kommt ja auch nicht so oft vor, raus dann erst, wenn die Auseinandersetzung tatsächlich verloren ist. Also ich gehe nicht, ich bin zwar eine Frau, aber ich gehe nicht emotional beleidigt schon vorher und bin so blöd und gebe was auf, was noch eine Möglichkeit wäre, sondern ich bin erst gegangen, ab 1989 war klar, jedenfalls von innen und jedenfalls aus linker Sicht, dass die Grünen in wesentlichen Sachen, im Programm, in sozialer Zusammensetzung, in basisdemokratischen Strukturen, unumkehrbar eine Rechtsentwicklung gemacht hatten, die ihren Weg gehen würde. Der Kampf dann, diese ein, zwei Jahre bis zum Austritt Anfang 91, gingen nur noch darum, wie viele Leute nimmt man mit, kann man die an der richtigen Stelle spalten, kriegen wir noch die Kriegskasse, verjagen wir Fischer vorher noch oder irgendwelche anderen strategischen Überlegungen. Aber dass diese Partei kein linkes emanzipatorisches Projekt mehr sein würde, war intern ab 89 klar. So. Als ich ging, war das vorbei und entschieden, und diese Rede am Schluss hat dem Zweck gedient, das nochmal deutlich zu machen, wissend, dass das sozusagen über bürgerliche Medien läuft, um möglichst anständig viele Wähler abzuschrecken. Was aber passiert ist, dass diese 10.000 Leute, die zwischen 89 und 91 ausgetreten sind, ganz schnell, in ganz kurzer Zeit ersetzt wurden mit, durch Leute, so vom Typ Cem Özdemir und ähnliche Figuren, die überlegten, ob sie FDP oder Grüne eintreten, und die deutlich, explizit, manche wortwörtlich kamen, ich trete jetzt ein, weil die Linken weg sind. Das heißt, dieser Prozess ist natürlich dadurch auch noch manifest geworden. Ich habe dann 92 irgendwo geschrieben, wenn die Grünen sich weiter, von außen war das nicht alles so sichtbar, aber wenn man drin ist und den Laden kennt, ist es deutlich, wenn die Grünen so weitermachen, sind sie eines Tages auch noch kriegsfähig. Da habe ich furchtbar Prügel für gekriegt, und 99 war es soweit, und ich bin auch der Meinung, dass die Grünen 99 für diesen bürgerlichen Staat absolut unersetzlich waren. Stellt euch doch mal vor, Guido Westerwelle hätte sich 99 hingestellt, mit schmerzverzerrtem Gesicht, die Sorgen der Welt auf den Schultern tragend, erzählt, er hätte seine Eltern früher immer gefragt, was sie im Faschismus gemacht hätten, und jetzt sei es doch so, Kosovo sei gleich Auschwitz und deswegen müsse man sich am ersten NATO-Krieg nach 45 beteiligen. Guido Westerwelle wäre ausgelacht worden, zu Recht, und die Straßen unter einer CDU-FDP-Regierung wären voller Kriegsdemonstrationen gewesen. Ja? Das heißt, die Grünen sind dann schon längst ein komplett gewandelter Charakter, der dann, wenn, ich würde es mal so sagen, ich habe von alten linken Freunden in den USA in den frühen 80ern gelernt, aufzupassen, wenn in bürgerlichen Gesellschaften sogenannte fortschrittliche Parteien drankommen, dass dann immer massive Sozialdemontage und manchmal auch Krieg droht. Und dass aber immer dann, wenn die Krisen, wenn man einbinden will, die Grünen haben eingebunden, einen Teil des aufgeklärten Bürgertums, des vermeintlich aufgeklärten und der alternativen Szene und mancher Linke. Und die Gewerkschaften durch die SPD haben zu Zeiten des Kriegs eingebunden große Teile der Gewerkschaftsbasis, sodass die Straßen nicht voller Kriegsdemonstrationen waren. Das heißt, solche fortschrittliche Parteien kommen in kapitalistischen Gesellschaften immer dann an die Regierung, wenn es ganz harte Schläge gibt, die vorbereitet werden, weil dann ein Publikum befriedet werden muss. Und dann dürfen die ran. In dem Moment, wo Warren Buffett in den USA sagte, dass er jetzt den Wahlkampf von Barack Obama unterstützt, habe ich gedacht, scheiße, erstens, der gewinnt, das ist nicht mein Problem, aber zweitens, was haben die vor? Was sie vorhaben, ist natürlich gut. Der wusste natürlich als ein kluger Kapitalvertreter, dass sich da krisenhaft was vorbereitet, weil so viel Blasen aufgepustet waren, die irgendwann platzen würden. Das heißt, das kann man daran sehen. Und die Linkspartei, also bei den Grünen ist klar, und ich meine, ich will jetzt, wir sind ja hier nicht in irgendeiner Beichtbude, aber das ist, wenn du glaubst, dass du mit ähnlichen Positionen wie meiner der Linkspartei richtig bist, dann ist das tatsächlich dein Problem. Da kann ich dir auch gar nicht groß weiterhelfen. Ich hoffe nur, die Phase ist dann irgendwann vorbei. Ich habe nur Sorge, dass das Linke, weil viele Linke ja auch ein Problem damit haben, immer in der Minderheit zu sein, und es ist schön, mal eine größere Partei, die auch im Fernsehen vorkommt, und nicht jeder Spruch von dem oder dem Vertreter in irgendeiner Talkshow ist ganz doof, und dann freut man sich, weil man sich nicht so allein fühlt. Aber wenn man dann 10 Jahre auf so eine Partei setzt und die dann doch nur den gleichen Weg, den sie schon gegangen ist, aber wenn dann eingesehen wird, es ist nur einen Weg in die Anpassung und nichts anderes. Es ist eine Rechtsentwicklung, die jetzt nicht mehr aufgehalten werden kann. Das wette ich jetzt schon mit dir. Dann möchte ich nicht erleben, dass nette Linke in 10 Jahren so müde, resigniert und erschüttert sind, dass sie sagen, man kann in der Gesellschaft auch nichts machen und die Menschen sind eben so. Das möchte ich nicht gerne, weil so groß sind wir nicht, dass wir uns solche Verluste leisten können. Genau. Ich habe eigentlich eine kurze Frage, und zwar, was mir in deinem Wort noch am besten gefallen hat, das war diese Darstellung der Ereignisse um Genua herum, weil du da sehr in die Details gegangen bist und so ein bisschen von dieser Gemeindefindung zur Allgemeinebene runtergekommen bist. Meine Frage geht auch gleich nochmal in die Richtung, und zwar ist ja relativ bekannt, dass auch in den 70er Jahren oder auch später in Berlin Polizeieinheiten vorbereitet wurden auf Demonstrationseinsätze, dass sie in Kreuzberg 3 Tage lang in der Kaserne sozusagen eingesperrt wurden. Scharf gemacht wurden. Regulär scharf gemacht wurden mit Videofilmen, mit allen möglichen Materialien, und dann wirklich entsprechend drauf waren. Muss man zur Erläuterung noch dazu sagen, dass es auch zu den Zeiten in West-Berlin, wenn man so will, auch so eine Art faschistischen Hintergrund gab. Ne? Also so von den Mentalitäten her. Ne? Gut. Die Frage ist, wie ist das eigentlich in Italien? Und inwieweit wurden in Italien solche Mentalitäten gepflegt, sozusagen? Einsatzfähig gehalten. Und wie kann man in dem Zusammenhang das einschätzen, sozusagen, wenn jetzt, hört sich jetzt wie so ein bisschen wie so ein Themenwechsel an oder wie so ein Sprung an, sozusagen, wenn der Minister Schünemann hier in Niedersachsen, der niedersächsische Innenminister, sozusagen sich als Rechter profiliert. Und zwar im Moment gegen den Bundespräsidenten und gegen die Käsmann. Sozusagen, wenn man so auf so einer politischen Ebene, die sozusagen vom Mainstream-Lager, vom Konservativen, auch vom rechts-grünen Lager sehr wohl wahrgenommen wird. Das finde ich eigentlich ganz interessant, weil ich denke, dass das so eine, ja, würde ich auch gerne mal wissen, was du dazu sagst. Was ist denn jetzt eigentlich die Frage? Die Frage ist eigentlich erstmal, ob du über diese Polizeieinheit in Italien mehr weißt und ob du das auch so einschätzt, dass das die schon längere Zeit vorher gepflegt wurde. Ja, also dass das sozusagen so überleitet wird aus dem faschistischen Hintergrund, der ja auch eine faschistische Vertretung hat in Form dieser Fidi-Partei. Und naja, und die Frage ist, inwieweit sozusagen in der bundesdeutschen Politik genau diese Zuspitzung, wie sie jetzt immer auch meinetwegen in Afghanistan sozusagen geführt werden, wie weit diese Zuspitzungen auch immer diese Freiräume auf der Rechten sozusagen möglich machen. Du willst wissen, ob es in Deutschland eine faschistische Gefahr gibt? Nee, so weit geht das gar nicht. Also, es geht eigentlich eher darum, sozusagen diese Einheiten, ne, diese Einheiten zu lokalisieren. Also ich breche dich jetzt mal ab, weil du verzettelst dich, glaube ich, gerade. Ich glaube, an deinem Wortbeitrag, auf den ich gleich antworten werde, da wo die Frage war, sieht man ein bisschen, dass deine erste Bemerkung, dass mein erster Teil des Vortrags zu theoretisch war, was passiert, wenn man nicht theoretisch klar macht, wo man steht, dass man sich nämlich verzettelt in Detailbeschreibungen von irgendwelchen Ereignissen. Es nützt auch nichts. Man erklärt, versteht die Welt nicht besser, wenn man Auseinandersetzungen mit der Polizei dramatisch erzählt, aneinanderkettet, kommt man auch nicht weiter. Deswegen muss diese deskriptive Ebene, die im Buch ja ist, mit vielen Beispielen, die vielleicht noch deutlicher und detaillierter sind, als sie jetzt in so einem Vortrag hier sein können, so ein Buch ist ja immer mehr Material, muss begleitet sein von theoretischen Positionen, mit denen man sich ja auseinandersetzen kann, weil man sonst ohne diese Abstraktion von konkreten Beispielen wirklich überhaupt nicht weiterkommt, politisch nicht und im Kopf nicht. Deswegen eins ohne das andere geht gar nicht. Und zu den Geschichten mit der Polizei will ich jetzt nicht immer ausführen. Zu Italien steht das ja alles im Buch, das kann man ja lesen. In anderen Büchern habe ich ziemlich deutlich beschrieben, zum Beispiel der Hintergrund der Auseinandersetzung, das kam natürlich bei der ganzen 40-Jahres-Jubelei auch nicht vor, der Hintergrund der Auseinandersetzung zwischen Staat oder Berliner Polizei und Regierung und außerparlamentarischer Opposition hatte ganz viel damit zu tun, dass dadurch, dass in West-Berlin so viele Wohnungen billig waren, durch den Wegzug nach Mauerbau von so vielen bürgerlichen und reichen Leuten, viel jugendliche Subkultur angezogen wurde, dass viele junge Leute, gerade Männer, wussten, wenn ich nach Berlin ziehe, muss ich nicht zur Bundeswehr. Es war sehr attraktiv, deswegen gab es eine Attraktion für junge Leute, die experimentieren wollten und politisch agil waren. Und auf der anderen Seite war West-Berlin die bevorzugte Stadt für Angehörige der früheren Wehrmacht und von Sondereinheiten und von SS und von Gestapo, die vorzugsweise, sofern sie noch im berufstätigen Alter waren, nach 45 zur Polizei oder zur Bundeswehr gingen und ganz besonders gerne sich nach West-Berlin versetzen ließen, weil allgemein ja immer gesagt wurde, das ist die Frontstadt im Kampf um die Verteidigung der Freiheit der westlichen Welt gegen die Russen, gegen die Roten, gegen den Kommunismus. Und deswegen in West-Berlin Auseinandersetzungen in einer extrem polarisierten Form stattfanden, wie nirgendwo sonst, und sich deswegen dort auch Menschen, das führe ich ja in meiner Ulrike Meinhof-Biografie, die es draußen auch gibt, und im Buch Rudi Ulrike und in anderen Büchern, beschreibe ich das ja nochmal ziemlich genau, was da aufeinander prallte, dass eben die West-Berliner Polizei zum Beispiel durchsetzt war von von Menschen, wie es später rauskam, wie es auch die SPD-Regierung verheimlicht hat, die einschlägige Erfahrungen hatten, weil sie Massaker an der Ostfront oder in Italien oder gegen Partisanen sonst wo im Krieg verantwortlich waren und diese Studenten jetzt behandelten, als sei es der Kampf gegen die Partisanen final zu gewinnen, wenn sie sozusagen gegen die vorgingen. Und die Akten sind geführt, Kriegsverbrecher waren die entscheidenden Polizeioffiziere am Tag, als der Schah kam, Kriegsverbrecher waren die entscheidenden Einsatzleiter bei anderen Ereignissen. Und deswegen ist das so extrem aufeinandergeknallt und deswegen haben dort Leute angefangen, darüber nachzudenken, ob man sich vielleicht militant wehrt. Und daraus sind Diskussionen entstanden, die etwa zur Gruppe 2. Juni oder RAF geführt haben, aus diesem Hintergrund, der aber nie miterzählt wird, als so entscheidend für die dann auch käseglockige Berliner Szene, Meinungsbildung, die dort in Teilen der Linken stattgefunden hat. Aber ansonsten empfehle ich zum Thema Polizei und Verbindung zu faschistischen Kreisen, gibt es einen ganz populären, sehr, sehr spannenden aktuellen Krimi von, wie heißt er, Wolfgang Schorlau bei Kiepenheuer & Witsch, das neueste Buch von ihm, Taschenbuch zum Thema Gladio und Kooperation dieser Art. Sehr spannend und unglaublich gut begründet, es geht um diesen Anschlag auf das Oktoberfest 1980, eine der großen Tabus, über die kaum geschrieben wird in diesem Land. Also da empfehle ich weiterzulesen, aber das ist jetzt heute Abend nicht unbedingt das Thema, sondern die anderen Fragen vielleicht. Hallo. Hallo, Herr Mann. Hast du eine Ahnung, wer die sind? Oder die Mächtigen hinter den Türen? Persönlich müssen ja Menschen sein. Es sind erstmal Strukturen. Das habe ich ja versucht am Anfang des Vortrags, deswegen finde ich auch in diesem theoretischen Teil, auch wenn er ein bisschen anstrengend ist, wenn man nur zuhört und nicht liest, Kapitalismus ist erstmal eine Struktur, in der Menschen an sogenannte Machtpositionen kommen, die den Interessen, sozusagen den Bedingungen dieser Struktur genügen. Ich will es mal auf eine andere Ebene transportieren. Ich weiß, ob du es mitgekriegt hast in deiner Biografie, aber ich weiß noch, wie viele Jusos mir im Lauf ihres Aufwachsens erzählt haben, ja, ich gehe jetzt in die SPD, weil ich, wenn ich da mal oben bin an den Schaltstellen der Macht, dann kann ich ordentlich was tun, für den Sozialismus tun. Was ist aus diesen Leuten nur in so einer relativ banalen Struktur wie einer staatstragenden Partei namens SPD geworden? Wenn die da nach oben kamen, waren sie derartig erzogen durch die Struktur, dass sie meistens nicht mehr wussten, dass sie das jemals wollten oder nicht wussten, wo die Schaltstellen sind oder den Inhalt vergessen hatten. Das heißt, die Strukturen, in denen Individuen arbeiten, das gilt natürlich auch für die Arbeitswelt, schleifen Menschen so stark, dass sie sie auch verformen und demontieren können. Und andersrum gesagt, in bestimmten zentralen Strukturen, also wer kommt in die Führung der Deutschen Bank, wer kommt in die Spitze von irgendwelchen Weltkonzernen, kommen nur bestimmte Figuren. Und man weiß ja, abgesehen von diesen Fragen auch, dass sich sozusagen die Cliquen, die sogenannten Eliten dieser Gesellschaft aus ihren eigenen Kreisen rekrutieren, als würden wir noch im Feudalismus leben. Aber sich dann auf die Leute zu konzentrieren und zu sagen, es liegt daran, dass der Ackermann irgendwie eine Charaktersau ist oder es liegt daran, dass der so und so ganz gemein zu seiner Sekretärin ist, führt einen zu nichts außer eine Verzettelung von persönlichen Ansichten und geschmäcklerischen Diskussionen. Ich würde wirklich Wert darauf legen, dass die Erkenntnis wieder wächst, wie extrem zwingend Strukturen sind. Aber wenn man sagt... Nee, dahin. Ja. Ja. Frage daran, gehst du noch wählen? Weil das ist ja, was du schreibst oder was du sagst, ist ja, was ich richtig finde, aber danach weiß ich auch nicht, danach verzweifle ich dann auch, wenn diese linken Parteien in Anführungsstrichen an die Macht kommen oder an die Regierung kommen, dann müssen wir Dreck wegräumen, den andere vorher produziert haben. Na, sie machen auch selber welchen, denk an den Krieg. Also ich habe ATTAC noch gar nicht angegriffen. Ich habe die nur nebenbei erwähnt. Wenn ich die angreifen würde, sähe das noch ein bisschen anders aus. Vielleicht mit denen erstmal angefangen. Also ich, wenn ich mir mal so alle Bewegungen, die ich mir historisch angeeignet habe oder die ich selber erlebt habe mit entsprechender Nacharbeitung, um das mehr als subjektiv zu bewerten, dann gehört Attac sicher zu den am schnellsten integrierten Bewegungen nach 1945. Ich habe noch nie blitzschnell so eine kleine Gruppe aus irgendwo an der Seite der IG Metall, gefüttert von Unterstützung und bezahlten Bussen und sonst wie, gesehen, und eine Gruppe, die deren radikalstes der Name war, sofern man die Abkürzung nicht auflöste, und dann zu begreifen, dass sie eigentlich nur eine Steueränderung wollen. Also diese Verwechslung, dass das was Linkes sei, fand ich schon fast komisch. Das war eigentlich ein Kabarett-Thema. Und ich habe erlebt, nach irgendeiner großen Demonstration und die Presse schrieb, ja, das seien so Globalisierungsbeweger angeführt und Attac, dass zwei Attac-Leute sich in meiner Nähe unterhielten und sagten, toll, wir müssen gar nicht mehr hin, die Presse glaubt auch so, dass wir die Anführer sind. Das fand ich sehr witzig. Aber ich glaube, das Thema Attac ist auch vorbei und da haben sich viele Leute gesammelt und die nettesten von denen waren einfach hoffnungsvoll und guckten nicht so genau hin. Aber wenn man genauer hinguckte an vielen Büchertischen, konnte man auch unheimlich viel antisemitischen Dreck lesen, zum Beispiel Gesellswirtschaftsordnung, also die sogenannte Freiwirtschaftslehre und ähnliche Scheiße. Also darüber habe ich ja in früheren Büchern in Entspannt in die Barbarei schon geschrieben. Also wenn man genauer hinguckte, wurde einem übel, und wenn man nicht so genau hinguckte, man denkt, die meinen es gut, aber sie sind nun wirklich gnadenlos integriert und reformistisch gebeugt und ich weiß nicht alles. Also da lohnt sich eigentlich die Rede schon gar nicht. So, und jetzt zu der Frage mit dem Wählen. Die beglückende Antwort auf deine Frage zum Wählen ist vielleicht, man muss nicht wählen. Man lebt auch so, okay, Scherz. Entschuldige, muss auch mal sein. Ich habe bei den letzten Wahlen nichts zu wählen gehabt und habe so ein dickes Kreuz über den Lappen gemacht. Und wenn es mal was zu wählen gäbe, irgendwas, was man als einen vernünftigen linken Protest sehen könnte, oder wenn es kommunal mal was gäbe, was zusammenhängt, so wie wir das sehen für unsere klitzekleine kommunale Geschichte Öko-Links-Antirassistische Liste, dann ist da was. Aber ansonsten, Ökologische Linke ist zum Beispiel ein Laden, wir vermeiden es, weitgehend zu kandidieren, weil das ist nicht die Ebene, auf der gesellschaftliche Veränderungen durchgesetzt werden. Manchmal kann es sinnvoll sein als Verlängerung einer oppositionellen Struktur. Da kann es einen guten Zusammenhang geben, und wenn man weiß, dass man, wie man da drin agieren muss, ohne sich vereinnahmen zu lassen, also wenn auch die Protagonisten stimmen, kann man es tun, ansonsten ist es unrelevant, weil es, und die Wette biete ich seit 10 Jahren an und keiner geht sie mit mir ein, also ich mache hier auch den Vorschlag, mir doch mal eine einzige Reform zu zeigen, die es in diesem Land gibt und die wir vielleicht gemeinsam positiv bewerten würden, eine einzige soziale Reform, die mir zu zeigen, die je aus einer Regierung oder aus einem Parlament gekommen wäre. Alle Veränderungen, alle Verbesserungen in der Geschichte der Menschheit kommen von außerparlamentarischen Bewegungen, die dann Erfolge haben, wenn Zufälle zusammenkommen, zeitgeschichtliche Entwicklung. Man hat nicht in der Hand, nur weil man jetzt klug ist und sich zusammentut, gewinnt man nicht automatisch, sondern es müssen zeitgeschichtliche, ökonomische und soziale Entwicklungen dazukommen, die Momente öffnen, die Widersprüche produzieren, die Zeitfenster öffnen, wo man dann sozusagen über die Maßen eine Kraft entfalten kann, um wirklich eine Änderung hinzukriegen. Das muss zusammenkommen. Es ist eine sehr subtile, komplizierte Mischung, komplexe Mischung von Verhältnissen. Aber was man nicht machen sollte, ist zu sagen, oh verdammt, da hatten wir einen Zeitpunkt vor 10 Jahren und wir haben ihn noch nicht mal erkannt oder vermasselt. Das finde ich immer ganz schlecht, und dafür dient natürlich diese Geschichte mit Theorie, Aktion und Organisierung, um sich so vorzubereiten und so qualifizieren, dass man die Zeitpunkte greifen kann, in denen mehr möglich ist als nur eine nette Initiative vor Ort. Ich würde gerne die Leute, die noch keine Chance hatten, dran zu kommen, vorziehen. Das sind in deinem Fall 4 Leute. Vor dir wäre das in Ordnung für dich. Für mich? Ja. Ja, ich wollte mir ein bisschen Gedanken machen, was sonst geht, aber okay. Dann. Ja, ich hätte vorhin, hast du erwähnt, dass die das Recht auf Widerstand. Und da ist auch zitiert jemand aus den 4 Jahren, der Gerichtspräsident, also Fritz Bauer, Staatsanwalt, ja. Ich hätte befürchtet, dass der das vielleicht gemeint haben könnte, dass das rückwärts gerichtet war. Das heißt, das hat man ja auch erlebt in den Zeiten nach dem Krieg, dass man gesagt hat, ja, also Gesetze hin und her, also die Leute hätten doch ihren eigenen Kopf verwenden müssen und hätten dann sozusagen auch mal Widerstand leisten müssen? Oder bist du der Meinung, dass das auch mehr so nach vorn gerichtet ist? Gibt es denn überhaupt Stimmen in die Richtung, dass man sagt, ja, das Recht ist heute genauso vertreten in der jetzigen Zeit, also das Recht auf Widerstand, wie das damals rückgerichtet war? Also Marcuse hat es damals auch in den Vorträgen, es gibt unglaublich gute, zufällig war er gebucht für dreitägige Lesungen in Berlin, ein paar wenige Wochen nach Benno Ohnsorgs Ermordung im Juli 67. Ich weiß nicht, ob man das im Internet inzwischen nachlesen kann, aber antiquarisch kann man sich diese Texte besorgen. Und Marcuse war einer der wenigen damals von den alten linken Sozialisten und Kommunisten, die sozusagen diese neue undogmatische Linke begriffen haben, diese antiautoritäre Linke, und auf die hin auch diskutiert. Er war einer der wenigen, und ich hatte das Glück, einen seiner Vorträge in Freiburg mitzukriegen. Der konnte von der ersten Sekunde an mit ganz jungen Leuten, die 50 Jahre jünger waren als er selber, aus dem Stand reden und hat sie verstanden und die verstanden ihn. Das war wirklich ein Phänomen. Und es hatte natürlich was damit zu tun, mit seiner ganz speziellen Biografie, diesem Exil, diesen alten deutschen Verhältnissen, diesen in dem sehr viel moderneren USA lebend und in das so rückwärts gewandte, noch Adenauer-Ära geprägte Deutschland zurückzukommen und da reinzubrechen. Das hatte er alles sozusagen aufgenommen, als auch ein besonders kluger, der er war. Und Fritz Bauer, wenn man den Text liest, ich kann den gerne, also wenn man in den Büchern hinten drin ist, immer meine Mailadresse. Wenn mir jemand mailt, ich will den Text von Fritz Bauer haben, dann schicke ich den gerne zu. Ich habe den auch von freundlichen Leuten gekriegt. Und Fritz Bauer bezieht sich explizit auf eine Debatte, die historisch zurückreicht, aber die auch in die Zukunft gerichtet ist. Also sie sind beide nicht auf den Moment, in dem sie sich äußern, festgelegt, sondern Fritz Bauer macht was ganz enorm Kluges, also etwas für mich sehr Interessantes. Er nimmt auseinander diesen autoritären Charakter dieses Landes, in dem wir leben, indem er sich auseinandersetzt, bis ins Mittelalter, ins frühe Mittelalter reichend, mit wesentlichen Texten, Sachsenspiegel, andere Texte, die es gab, die wesentlich waren für eine gesellschaftliche Wahrnehmung, wie man sich damit beschäftigt, ob der Untertan ein Recht hat, sich gegen die Obrigkeit zu wehren, welche Rolle die Kirche darin spielt. Und das breitet er alles aus bis in die Gegenwart und kommt dann zu der Schlussfolgerung, sich auf Marcuse mit seinen sehr modernen Äußerungen positiv zu beziehen und das explizit zu unterstützen, als der einzige, den ich aus der Zeit, aus diesem Justizmilieu je gelesen habe. So ist das ungefähr. Also wie gesagt, ich schicke, wenn ihr mailt, gerne diesen Text zu, weil der ist wirklich hochinteressant. Man muss ja diese Teile, wo Deutschland mal anders ist, irgendwie immer zusammenpicken. Der Mensch zwei weiter links. Ja, also ich bin an einem Punkt in der theoretischen Darlegung nicht ganz mitbekommen, habe aber langsam das Gefühl, dass ich das so ein bisschen aufklärt. Und zwar, ich fange mal so an, also du hast gesagt, Kapitalismus und materielle Not gehen zusammen. Also das ist überhaupt, lässt sich nicht trennen. Andererseits sind so eine Appelle an den Staat, die Zügeln, die sind von vornherein kurzfristig, weil der Staat ja ein Interesse an der Kapitalakkumulation hat. Dann wirst du aber später in dem Teil, über den wir jetzt auch gerade eben nochmal gesprochen haben, darauf eingegangen, dass also eben gerade durch Gewaltanwendung neue, bessere Rechtsverhältnisse gestiftet werden. Dass du wahrscheinlich nur, also bürgerliche Rechtsverhältnisse und der Staat lassen sich ja nicht ganz trennen. Wo würdest du jetzt unterscheiden, wahrscheinlich zwischen dem Appell an die Rechtsverhältnisse oder an den Einklang der Rechtsordnung? Und, ach so, jetzt verstehe ich dich. Nein, genau. Nein, nicht. Ich würde nicht appellieren, sondern ich würde sagen, dass man, wenn man sich die Geschichte sozialer Kämpfe und darunter jetzt mal derjenigen, die auch Erfolge hatten, meistens ist es so, die Forderungen reichen weiter als das, was durchgesetzt wird, aber da, wo du siehst, dass Streikrecht durchgesetzt wurde, Frauenwahlrecht, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Abschaffung, Familiengesetzgebung, also alles, was so ne, diese Form von erkämpften Erfolgen sind, ist das immer ein Resultat nicht von Appellen, sondern davon, dass es, und das ist dann nicht etwas, was ich mir wünsche, sondern etwas, was offensichtlich unvermeidlich ist, in diesen Gewaltverhältnissen, in denen wir leben, dass du dich sozial auseinandersetzen musst und dass die Sprache verblüffend schnell verstanden wird. Mein Beispiel, wenn hunderte von Lkw-Fahrern die Grenze nach Österreich blockieren, weil sie sich über irgendwas beschweren wollen, wirst du nicht erleben, dass die verhaftet werden. Aber wenn das Gleiche irgendwelche Leute tun, die einen von einer Gewerkschaft nicht genehmigten Streik wild tun und das machen in einer Situation, die brenzlig ist, wenn sie nicht Deutsche sind, werden sie abgeschoben und wenn sie Deutsche sind, dann kann es enorme Strafen geben. Aber wenn das soziale Milieu, wie in Rheinhausen, alter Konflikt im Ruhrgebiet, so ist, dass ein ganzes Umfeld an sozialen Beziehungen und Menschen, die da wohnen, dazugehört und die SPD als regierende Partei Angst haben muss, sie verliert Stimmen und die bestreiken und besetzen aber die Fabrik, muss sie wieder anders reagieren. Das heißt, es hängt jeweils auch vom Milieu und vom Konfliktfall und der Art, wie er geführt wird, ab. Aber so eine Bewegung, wenn sie sich denn so äußert, muss zum Beispiel, das ist jetzt ein bisschen überspitzend, aber nur damit ich mich besser ausdrücken kann, so eine Bewegung müsste dann noch nicht mal ein Flugblatt schreiben, wo drin steht, was sie wollen, sondern die, die gemeint sind, von der Gegenseite, Kapital oder Staat, würden auch so wissen, was sie meinen, wenn der Konflikt in einer bestimmten Weise geführt wird. Also es ist nicht der Appell, der wirkt. Man kann es auch in Sprache umsetzen, sondern es ist die Bereitschaft, über bestimmte Grenzen zu gehen und geordnete, berechenbare Verhältnisse in Frage zu stellen. Aber nicht um jeden Preis. Also ich gehe jetzt nicht jeden Tag los und ruiniere die Vorgärten der Nachbarhäuser, weil ich denke, man wird schon verstehen, dass ich mit irgendwelchen Maßnahmen in der Stadt gerade nicht zufrieden bin oder so ein Quatsch. Sondern das Verhältnis der Aktion und auch des Grades der Militanz einer Aktion muss etwas mit dem Inhalt zu tun haben, muss im besten Fall, es geht nicht immer, intelligent vermittelt werden. Und die Aktion sollte vielleicht auch eine geplante, gut vorbereitete sein über Vorstufen der Eskalation. Sodass die Gegenseite, wir sind ja nett zu ihnen, immer noch Chancen hat zu reagieren. Aber wenn sie es nicht tun, dann sozusagen eine Polarisierung drin ist. Eine Zuspitzung. Unistreiks, Besetzung. Ich möchte solche Bilder bitte nicht nochmal sehen wie in München, wo ein paar Hippies, ich sag's mal ganz böse und ganz abfällig, ganz brav neben der Polizei hergehen und ihren Streik für beendet erklären. Das war doch so eine nette Wohngemeinschaft, die wir da hatten. Aber ich bin absolut auf der Seite von denjenigen, die das Casino in Frankfurt an der Uni besetzt haben. Ja, also das sind zwei komplett unterschiedlich geführte Konflikte in der scheinbar gleichen Thematik. Ja, also ich glaube, meine Frage war eigentlich eher, dass du den Verweis auf Rechtsreform da in diesem Zitat hattest. Das lag eigentlich eher daran. Nee, dann hast du das Zitat, Entschuldigung, das ist natürlich mündlich und ich spreche auch manchmal schnell. Das ging nicht um Rechtsreform in den Zitaten, sondern es ging bei Marcuse um eine philosophisch-historisch begründete Rechtfertigung eines die Grenzen der Legalität überwindenden oder sprengenden Widerstandsrechts und der verblüffenden Zustimmung durch Fritz Bauer, der allseits geschätzt wird, das ist er auch, als ein sehr aufrechter, sich an die Legalität haltender Radikaldemokrat. Eigentlich nur um diese Bebilderung ging es. Ist schwierig bei so Veranstaltungen, kann man bestimmte Diskussionen nicht so weit ausführen. Ich hätte nochmal eine Frage zu deinem Rezept sozusagen zur Überwindung des Kapitalismus. Also das ist ja, wenn du denn eins hast, ein ausgereichtes. Was für Aktionsformen sind denn deiner Meinung nach geeignet, tatsächlich die Strukturen des Kapitalismus anzugreifen? Also wirklich, wie erreicht man das, dass die Leute aufhören sozusagen oder die Gesellschaft aufhört, kapitalistisch zu handeln? Die müssen ja tatsächlich auch dann tauschen. Und das erreiche ich ja nicht irgendwie, indem ich, weiß ich nicht, Sturm auf den Bundestag organisiere oder so mit ganz viel Militanz. Deswegen habe ich ja trotzdem den Kapitalismus umgekehrt. Also was würdest du sagen, was ist so der Weg dahin? Das sind so Momente, wo man als Vortragende das Gefühl hat, der ganze Abend war umsonst. Ich habe ganz deutlich gesagt, dass ich kein Rezept habe oder keins empfehle, sondern dass, auch selbst wenn ich konkrete Vorstellungen davon hätte oder habe, wie ich mir zukünftige Gesellschaften vorstelle, das geht dann eher, für einige wird das vielleicht aussagekräftig sein, in Richtung rätekommunistischer Vorstellung, wenn ich mir vorstellen kann, wie man das macht, wie man Arbeit anders organisiert, wie man frei von Lohnarbeit das macht, wie man bestimmt, was produziert wird, dann werde ich doch mich hüten, das allzu früh und als ein festes Bild und mit dem Motto, nur so geht es, das ist hier Juttas Rezept, das in die Diskussion zu bringen, das wäre Schwachsinn. Ich bin Anhängerin einer äußerst anti-autoritären, emanzipatorischen Linken, das heißt, ich will einen Prozess der Auseinandersetzung. Und wenn jetzt Leute herkämen und sagen, wir wollen unsere Fabrik besetzen, weil die soll stillgelegt werden, dann würde ich in den Prozess reingehen, wenn ich in der Nähe lebte und den unterstützen und keiner von uns wüsste, was am Ende für Lernprozesse, für Erkenntnisse darüber, wie diese Fabrik betrieben wird, dabei rauskommen. Es gibt ein paar Möglichkeiten, was hat sich schon als gescheitert erwiesen, wo gab es schon mal Ansätze, es gab in England und in Frankreich schon Modelle, auch in Italien teilweise, aus denen kann man alles lernen. Aber ich habe kein dogmatisches Bild davon, wie das hingeht. Und so ein Rezept nach dem Motto, folgt mir, ich weiß schon, wo es lang geht. Ich habe da schon so meine Ideen, die will ich auch nicht verheimlichen. Aber das hat mit Rezepten, die ich jetzt sozusagen auf dem Zettel verschreibe, nach dem Motto, nimm das mal, dann geht es dir im Kapitalismus besser, gar nichts zu tun. Reichlich. Also ich habe ja jetzt, ich schreibe es gerade am 14. Buch. Und das, danke für die Vorlage. Ich weiß auch, der Musik kann ja hier nur bis 10 vor 10 drin sein. Draußen ist ein Büchertisch und ich gehe dann, wenn wir rausgehen zu diesem Büchertisch, da können wir dann weiterreden und ich signiere auch die Bücher und ich möchte die bitte nicht alle wieder nach Hause schleppen. Also kauft sie, verschenkt sie, macht sonst was damit. Ja, du sagtest ja auch unter anderem als Empfehlung, man soll sich selbst bilden, andere bilden und so weiter und parallel dazu lebt man aber permanent in einer Gesellschaft, in der Bildung abgebaut wird und in der es immer schwieriger wird, genau auf die zuzugehen, die designiert sind, wie beispielsweise Hartz-IVler oder Leiharbeiter, denen man permanent noch irgendwie den Druck macht, dass sie sich schämen müssen, wenn sie noch eine Stufe weiter absteigen und deswegen jeden Job in Kauf nehmen und die gar nicht die Möglichkeit für diese Bildung hätten oder haben. Ich glaube, das ist jetzt auch eine Frage, was für einen Bildungsbegriff man nimmt. Also wenn man einerseits sagt, Bildung wird abgebaut, heißt das, es gab an der Universität bisher immer noch ein paar Nischen, ein paar kollektive Möglichkeiten, ein paar vielleicht klügere Professoren oder Dozenten, die es jetzt immer weniger gibt. In der Frankfurter Uni, glaube ich, haben wir keinen einzigen linken Professor mehr. Die sind sozusagen über Emeritierung und dann kam gezielt, wurde geguckt, nichts nach. Das heißt, da gab es mal Möglichkeiten, aber wenn ich von politischer Bildung und von kollektiver Aneignung von Wissen rede ich von selbstorganisierten Prozessen. Also man muss es im Prinzip selber machen und wenn man innerhalb des bürgerlichen Staates Gelegenheiten kriegt, mal zu Reformzeiten gab es mal einen zweiten und dritten Bildungsweg, da war einiges möglich für Menschen, die dadurch marxistisch oder politisch geschult wurden. Und wenn das heute nicht möglich ist an den Einrichtungen, was eher der Normalzustand ist, Wir hatten mal 10 Jahre Ausnahmesituation, aber jetzt ist es relativer Normalzustand. In den USA zum Beispiel konnte man schon seit 45 Soziologe werden und Professor werden, ohne jemals Marx gelesen zu haben. Ja? Also deswegen, so eine Prozesse gehen nur selber gemacht, immer guckend, ob man sich irgendwelcher Institutionen bedienen kann, aber auch zu gucken, dass es nicht umgekehrt wird, dass die Institutionen sich einem selber bedienen. Und das muss man selber machen. Und das ist natürlich ein ziemlich komplizierter Prozess. Und das andere, das ist getrennt davon, ist die Frage, wie kriegt man das so hin, dass man diesen Prozess des kollektiven Lernens so betreibt, dass er außerhalb des eigenen Milieus auch stattfinden kann. Und ich glaube mal, wenn du sagst, und das ist so ein bisschen das Übliche, also wenn du sagst, die Hartz-IV-Empfänger, die sind dafür gar nicht ansprechbar, weil sie so gebeutelt sind vom Leben, dann ist das richtig und falsch. Es ist richtig, was die Mehrheit angeht, aber es ist auch richtig, was die Mehrheit aller Studenten angeht. Es sind immer Minderheiten und die Frage ist, ob man schon die richtigen Methoden hat, um die Leute zu finden, die bei denjenigen, die mit Hartz IV drangsaliert werden oder in anderen Armutsverhältnissen oder in beschissenen Arbeitsverhältnissen leben, nach dem Motto, ich habe Arbeit, aber wo bleibt mein Geld? Das ist ja auch ein riesiges Milieu. Du hast ja auch bei der ganzen Zerschlagung der Strukturen, die dieser Staat so als sozialstaatliche hatte, auch eine enorme Menge von Leuten, die haben Arbeit, die haben 3 Jobs, die arbeiten sich zu Tode und kommen trotzdem nicht hin. Die sind ganz mühsam anzusprechen, weil die überhaupt nicht schaffen, aus ihrer Maluche rauszugucken, weil sie dann vielleicht noch ihre 10 Minuten, die sie haben, mit den Kindern verbringen wollen oder mit irgendwas anderem, um sich zu erholen. Also ist die Frage, wie kommt man aus den eigenen kleinen Strukturen so raus, dass man die anderen findet. Aber eins ist vielleicht auch zum Trost gesagt, gar nicht, ich meine das gar nicht negativ, Fakt ist, gesellschaftliche Gegenmacht hat sich immer in der Geschichte, hat immer mit Minderheiten begonnen. Ich will jetzt nicht sagen, die Grünen sind mal von 12 Leuten im Hinterhof einer Offenbacher Kneipe gegründet worden. Das wäre ein Beispiel, aber vielleicht kein gutes, was den Ausgang des Projekts angeht. Aber die Arbeiterbewegung war auch zu ihren Hochzeiten eine Minderheit in der gesamten deutschen Gesellschaft. Das heißt, die Wirkung erzielst du nicht dadurch, dass du erstmal Zahlen zusammenbringst und dann sagst, jetzt machen wir was. Das ist meistens auf dem Weg dahin verloren gegangen. Sondern, dass du Minderheiten qualifizierst, die aber bitte nicht borniert werden dürfen nach dem Motto, wir sind eine so schlaue kleine Minderheit, wir reichen uns jetzt selbst. Natürlich bin ich insofern strategisch daran interessiert, dass sich das, nicht, dass das nicht popularistisch wird, sondern dass das sozusagen sich ausbreitet und verständlich wird, um dann andere zu finden. Es gibt da ganz viele Hürden, Sprache und alles mögliche, was ich ja schon beschrieben habe. Und dann ist es die Frage, okay, also wenn irgendwo ein Konflikt ist, dann muss man da zum Beispiel hin, wenn man die Kräfte dafür hat. Wenn es irgendwo heißt, was weiß ich, irgendwelche Leute, Leiharbeiter oder Hartz-IV-Leute haben sich zusammengetan und haben in irgendeiner Agentur für Arbeit eine Etage platt gemacht, dann finde ich das hochinteressant und würde diese Leute kennenlernen. Nicht deswegen, weil ich ihre Aktionsform unbedingt brillant finden muss, sondern weil da welche dabei sind, die offensichtlich sagen, es reicht uns, wir riskieren jetzt was, wenn wir nicht mehr ertragen, unter welchen Bedingungen wir leben. Und dann würde ich versuchen, mit denen zu reden. Und dann kann man sich ordentlich zoffen, das wäre sehr interessant. Das kann man schon gezielt machen. Das ist in den 70ern mit bestimmten streikenden Arbeitern, die aber zu einem ganz großen Teil auch bei den Massenstreiks ausländische Arbeiter waren, die den Deutschen zum Teil erstmal wieder beibringen mussten, wie man überhaupt wild streikt und nicht nur brav und von der Gewerkschaft erlaubt. Aber ich plädiere, um dann den Teil der Frage zu beantworten, den ich vergessen habe bei dir, es geht eben nicht darum, einen Katalog zu machen von die Aktionsformen sind folgende. Das wäre ein vollkommenes Missverständnis. In manchen Fällen kann Satire die richtige Reaktion sein oder Kabarett, aber Kunst kann auch eine Flucht sein. Die Aktionsform und der Grad ihrer Militanz, also bei Grunde haben wir selbstverständlich den Bauplatz besetzt, um zu verhindern, wie man ja heute leider sieht, ohne Erfolg, wir haben nur ein paar Jahre verzögert, dass das Ding da vor sich hin schreit. Die Aktionsform, die du wählst, kannst vielleicht eine Grenze setzen, die du grundsätzlich nicht überschreiten willst, du willst nicht militaristisch werden, du willst das und das nicht tun, kannst eine Grenze ziehen von Gewaltfrage gegen Person, darüber kann man dann diskutieren, das könnte ich beantworten, aber darunter ist doch nicht so, dass eine Platzbesetzung, auch wenn sie im Fall von Wiel, von Brockdorf, von Grunde, von anderen Geschichten das Richtige war, dann immer das Richtige ist. Es kann eine völlig maßlose, dumme Aktionsform sein, in einem Fall, der ganz anders gelagert ist. Das meinte ich, das habe ich vorhin schon mal gesagt. Das meinte ich damit, dass man, wir sind sozusagen als Linke auch in der Minderheit, das heißt, man geht nicht jeden Konflikt an, die Kraft haben wir gar nicht. Man sucht sich strategisch relevante Konflikte aus, die dann, wenn man sie gut vorträgt, in der Gesellschaft eine Wirkung haben, in dieser komischen deutschen Gesellschaft. Und die geht man möglichst klug an und wenn man den Konflikt so führt, dass dann auch Steigerungsformen möglich sind, dann versucht man sich welche auszudecken, die dann möglichst eine bestimmte Anzahl von Leuten, wenn man es dann tut, auch versteht, auch wenn man von der Polizei gehauen wird oder wenn die Justiz ankommt und sagt, das war aber jetzt ganz schrecklich illegal. Das Wichtigste ist, auch zum Selbstschutz ist es so vorzubereiten, dass man in bestimmten Kreisen, die vielleicht dann auch agieren oder sich endlich aufgerufen fühlen, auch zu handeln oder was zu sagen, verstanden wird. Und das hängt vom Thema des Konflikts ab. Das ist also eine ganz dialektische Angelegenheit. Aber gut. Jetzt fährst du zum zweiten Mal. Ja, ich hatte einfach noch eine Frage zu der alten Sache, als gefragt wurde hier, wer sind denn die? Ah ja. Jetzt will ich immer noch. Da sagtest du, erstmal ist das alles eine Struktur, aber dem kann ich nicht so ganz folgen, weil ich habe es falsch verstanden, jedenfalls deine Auffassung falsch verstanden. Letztendlich ist ja irgendwann die Struktur auch mal oder einzig und allein durch die Menschen gemacht worden oder entstanden. Und wenn du jetzt sagst, das weiß ich nicht mehr, ob ich das zusammenfasse, als Beispiel hattest du gesagt, gut, Herr Ackermann ist eine andere Sache, aber du hast Leute gekannt aus der SPD, die in der Partei ganz hochkommen wollten. Ich glaube, das hattest du in dem Zusammenhang gesagt. Und irgendwie mit der Struktur mitgegangen sind. Das hört sich alles so an, als wenn irgendwas vom Himmel fällt, auch so eine Strukturglocke oder Kapitalistenglocke, die sich über alle legt und die sind alle ganz, ganz arm und dumm und alle Opfer. So habe ich das aufgefasst und so empfinde ich das nicht. Also, ich weiß eben, so ist es auch nicht. Genau wie der Zusammenhang war. Das ist jetzt schon also überhaupt Frage. Alles, überhaupt alles, was dazu führt, dass man sagt, die Deutschen sind nur Opfer, da würde ich sofort heftig reagieren. Ja, aber das ist eine andere Diskussion. Die armen Dummen, die haben dann doch auch nein, gesehen, dass es so nicht ging, aber oder man kann nicht nur sagen, Herr Ackermann ist eben ein Arschloch oder so, aber letztendlich hat den Leuten ja auch keiner, wie gesagt, das alles übergestülpt und sie sind nur doof und arm und schnallen sie nicht, sag ich mal. Nein, das habe ich auch nicht gesagt und auch nicht so gemeint. Aber es ist natürlich völlig richtig, dass solche Fragen aufkommen, weil wenn man sich, also Positionen wie meine stehen nicht jeden Tag in der Zeitung. Das heißt, wir können hier nicht eine Diskussion führen auf einer Grundlage, die permanent ein öffentliches Thema ist, wo ich dann nur durch Andeutung abrufe und alle wissen, was ich meine, sondern die Voraussetzungen müssen immer mitdiskutiert werden. Von linken Positionen wie meiner. Und deswegen ist so eine Veranstaltung mit so einem 3-Stunden-Rahmen und so einem Riesenthema, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, es wird ganz viel unvollständig bleiben. Wenn ich dann sage, es sind nicht die, wir müssen jetzt nicht hingehen und das Ziel der Revolution ist jetzt nicht Herrn Ackermann eine runterzuhauen, ich habe da auch nichts dagegen, sondern es ist die Struktur und da kommen nur solche Leute hin, wenn der weg wäre, wäre ein anderer Depp da. Ja? So. Das andere ist aber wiederum, dass es nicht etwas ist, was vom Himmel fällt als unveränderbar, sondern dass man gucken muss, wo man lebt und zum Beispiel sich auch angucken muss, wie entwickeln sich die Produktivkräfte, wie entwickelt sich Technik, wie entwickelt sich Wissenschaft und dass das, was sich da entwickelt, eine Grundlage für das ist, wie eine Gesellschaft sich dann weiter darauf bezieht. Also wenn ich jetzt weiß, was weiß ich, guckt, meinetwegen, was für ein Beispiel nehme ich, es gibt zu viele, Gentechnik. In dem Moment, wo es möglich war, das männliche Genom zu entschlüsseln, hat sich eine ganze Industrie entwickelt um die Frage rum, oh, wir können jetzt geil viel Profit machen mit Reparaturtechniken. Hätte sich das nicht entwickelt durch Zufälle, durch Forschung, durch interessengeleitete Forschung in bestimmten Universitäten, hätte es diese Form von Branche gar nicht geben können. Pass mal auf, wenn du mir jetzt, wenn du mir jetzt sagst, das ist alles so, das bleibt alles so, wir können sich verändern, dann haben wir miteinander nichts zu reden. Die Frage ist doch, lass mich den Gedanken nochmal zu Ende. Guck mal, wenn ich mit technisch etwas kann, da war Gentechnik jetzt ein Beispiel, wo ich es rausnehme und sage, das ist in den großen Zügen so eine Destruktivkraft, also grundsätzlich nicht positiv brauchbar wie Atomenergie oder wie Krieg. Dann habe ich trotzdem andere Bereiche, wo ich dann doch diskutieren kann, in einer Gesellschaft, die nicht kapitalistischen Zwängen unterworfen wäre, könnte ich doch sagen, mit der und der Maschinentechnik kann ich ganz wunderbare Einrichtungen für behinderte Menschen entwickeln, sodass sie sich überall frei, ohne begleitet werden zu müssen, ohne Sonderstadtpläne, frei bewegen können. Das heißt, der Zweck dessen, was da gearbeitet wird, der Zweck dessen, was hergestellt wird, der Zweck dessen, wofür Technologie entwickelt und eingesetzt wird, kann dann unter anderen Prämissen ein anderer sein mit der gleichen Technik. Das heißt, es ist auch nicht nur die technische Entwicklung, sondern es ist das, es gibt Fahrten, da muss man sich aber dann intensiv mit Geschichte beschaffen oder kollektiv mal mit anderen zusammen. Allein ist das echt eine mühevolle Arbeit. Aber ich glaube, man kommt, wenn man diese Gesellschaft kapieren will, das würde ich über wenige Bücher sagen, man muss viel lesen, klar auch, aber man kommt ums Kapital von Marx nicht rum, weil man sonst die Grundlagen nicht draufkriegt. Man begreift nicht, was... Och Mann, jetzt werden wir sind hier nicht in der Kirche. Was der Mensch macht, ob ein Kolumbus, ob... Doch, ja. Na, wir müssen jetzt nicht unter Niveau runter sagen, was hier keinem was bringt. Es geht immer auch um die Menschen. Menschenskind. Das habe ich am Anfang gesagt, was das Ziel ist. Das Ziel ist, bestimmt unterdrückerische Verhältnisse, Ausbeutung abzuschaffen. Das andere ist ein Kolumbus, der mit dem Schiff auf dem Weg nach Indien, nach Lateinamerika fährt, kann das nur tun, weil er das Geld von der afrikanischen Monarchie kriegt, die ein Interesse hat, vielleicht was zu entdecken, wo man Rohstoffe abstauben kann. Das prägt sein Vorgehen. Das prägt auch seinen Umgang mit den Leuten. Dummerweise leben da welche, wo er hinkommt, die da leben. Und die nächsten Aufträge kriegt er nur, wenn er verspricht, noch mehr Gold oder das und das und das mitzubringen. Bums ist die ganze Frage, oh, wir könnten auch mal fröhlich die Welt entdecken und andere Menschen kennenlernen, in einer völlig anderen Bahn, aufgrund einer Gesellschaftsordnung, die es da gibt. Aber da muss man dann wirklich auch von Geschichte was verstehen, um den Zusammenhang zwischen den Strukturen der ökonomischen Entwicklung und dem, was der einzelne Mensch darin ist und sein kann, was ihm zugestanden wird an Raum und was er lernt, sich zu nehmen. So, aber in die Kirche gehe ich jetzt nicht. Es gibt ja noch sowas wie eine Redeliste hier. Ja. Und davon ganz abgesehen bin ich gerade gebeten worden, dass wir, das ist ungefähr 5 Minuten her, dass wir in 5 bis 7 Minuten zum Schluss kommen. Jetzt haben wir 1 Minute, um die beiden Menschen, die noch auf der Redeliste stehen, abzuarbeiten, was glaube ich nicht funktionieren wird. Naja, ich muss nicht nett auf jede Blödheit reagieren. Das habe ich noch nie getan. Das Leben, ist zu kurz. Sorry. Man muss auch erstmal eine Ebene finden, auf der man sich verständigen kann. Das ist oft nicht leicht. Genau. Ich merke auch, dass es im Raum noch ganz eindeutig Diskussionsbedarf gibt. Wir haben halt Glück, dass wir in Göttingen wohnen, wo wir vergleichsweise gut organisiert sind, und es bietet sich bestimmt schon in den nächsten paar Tagen wieder eine Möglichkeit, genau an dem Punkt weiter zu diskutieren. Beispielsweise auch am Montag, glaube ich, hat mal jemand den Flyer gefunden. Ah, der liegt hier. Wie praktisch, da hat jemand nachgedacht. Am Montag, den 18. um 20 Uhr im ZHG 003, wo es unter den ganzen möglichen Fragen, die hier heute aufgetaucht sind, speziell um die Frage, was macht eigentlich der Staat und warum sollte man den in der Krise jetzt nicht anrufen und glauben, dass er irgendwas besser richten wird. Die Zeit hat er vorher schon gehabt und sie nicht genutzt. Also was ist das Ganze? Was kann man dagegen tun? Ja, und ansonsten, wie gesagt, in Göttingen gibt es jede Woche mindestens eine derartige Veranstaltung. Einfach mal häufiger hingehen und dann verstehen wir uns auch irgendwann. Oder auch nicht, aber dann wissen wir wenigstens warum. Genau. Und für heute vielen Dank. Und vielen Dank an die Kollegen. Danke. Ich habe die ganze Zeit. Du hast getan, als ob, oder? Nee, ich habe die ganze Zeit schon gewartet, dass ich was sagen kann, aber ich hatte ja so eine offizielle Funktion, deshalb war das mir nicht so wirklich vorgesehen. Aber normalerweise gebe ich auch ganz gerne mal meinen Senf dazu. Und das war dann so aufgestaubt. Ja, wir hätten noch ein bisschen Zeit sagen. Ja, das stimmt.